Gut, Frau Morten. Also, das Thema heute hat die Überschrift, warum Demokraten, Nationaldemokraten, in Klammern vielleicht, verbieten können, aber nicht kritisieren. Die NPD hatte im letzten Herbst einige, wie die Standarddemokraten sagen, dramatische Wahlerfolge. Das hat relativ viel Aufregung verursacht, allerhand Debatten evoziert, wie das Bild Deutschlands im Ausland beschädigt und so weiter. Und das Lustige war, der eigentliche direkte Schluss der Politik darauf, die Antwort von Schily und Co., also Schily und der Länderinnenminister, lautete schlicht und einfach, diese Partei ist eindeutig antisemitisch und die muss verboten werden. Ich meine, da kann einem schon das erste auffallen, da ist das erste aufschlussreich dran. Dass ein deutscher aufgeklärter Bürger, mit dem, wie Sie immer so sagen, überdurchschnittlichen Bildung und so fort, mal abgesehen von PISA, dass kein so demokratischer, aufgeklärter Bürger antisemitisch wählt, davon geht offenbar keiner aus. Die gehen also schon davon aus, dass rechtes Gedankengut dieser Provenienz inklusive Antisemitismus durchaus mitten in der Demokratie seine Heimat hat. Sonst würden sie ja nicht in dieser Masse eine Partei wählen, von denen die anderen sagen, die ist eindeutig antisemitisch. Es gibt noch einen weiteren kleinen Treppenwitz. Es gibt eine NPD-Kritik zur Agenda 2010, zu Hartz IV, zu Globalisierung etc. Und mit dieser Kritik haben sich NPDler und sonstige Rechtsradikale vor allem im letzten Herbst, also Sommerherbst, auf diesen Montagsdemos unter den Linken getummelt, ohne dass denen eigentlich klar war, wieso eigentlich, ohne dass die irgendeine Ahnung gehabt haben, wieso, außer, das wären Rattenfänger und so weiter, also ohne dass sie irgendeine Ahnung haben, was eigentlich Nationaldemokraten, die alten und die jungen Nazis, mit so einer Kritik am Hut haben. Das Einzige, was aufgefallen ist, dass den Linken die Nähe dieser Figuren als überaus peinlich gilt. Das ist auch ein Unterschied, ob was peinlich oder erklärlich ist. Wenn sie sich was erklärt hätten, wären sie ein Stück weiter. Dass man Leute, sei es auf solchen Demos oder wo man sie sonst trifft, wenn sie einem nicht gerade die Fresse vermöbeln wollen, sagen wir einfach mal, die Wähler der NPD, die ja nicht alle in Schlägerbanden organisiert sind, sondern wie auch sonst die Politik sagt, eigentlich aus dem Reservoir der ansonsten guten Bürger stammen. Dass man solche Leute mit einer Kritik von der NPD abzubringen versucht, sowas gibt es eigentlich nicht. Wobei man sagen muss, einen Aufruf dazu gibt es schon. Und der ist schon seltsam gestrickt. Er ist nämlich neben der Wiederaufwärmung der Verbotsdiskussion und der Anstrengungen dazu auch gleich gesagt worden, wir müssen uns mit dieser Partei geistig auseinandersetzen. Und das war es dann auch. Jeder, der das ein wenig nur verfolgt hat, hat mitgekriegt, dass diese Sorte kritischer Auseinandersetzung damit erledigt war, dass in der Öffentlichkeit gesagt wurde, das wäre notwendig. Die Fortsetzung dieser Auseinandersetzung bestand in nichts anderem als in der Debatte darüber, welche Fehler die Innenminister und die Politik bisher gemacht hat, in den Anstrengungen, die Partei zu verbieten. Und sonst gar nichts. Und daran kann man auch sehen, gerade in Bezug auf die NPD, hat es auch die Demokratie ziemlich wenig mit Argumenten, sondern da zeigt sie, dass sie ihre Macht gerade so totalitär handhabt, wie es die NPD anstrebt oder gern täte. Und wenn schon keiner diesen Laden kritisiert, haben wir gedacht, dann gehen wir das mal an. Und dabei wird die Demokratie eben nicht so gut wegkommen, wie mancher antifaschistische Kampf das immer tut. Also schauen wir uns erstmal die NPD an, ihre Maßstäbe und ihre Ziele. Gehen wir mal los, wo sie im letzten Jahr diese peinlichen Zusammenkünfte erzeugt haben. Die NPD-Kritik des sozialen Elends. Dazu geben die im Wesentlichen Folgendes vor sich. Zum 1. Januar 2005 findet der größte soziale Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte statt. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II werden Arbeitslose zu Sozialhilfeempfängern gemacht und sind systematisch in die Armut getrieben. Knallhart werden untertariflich bezahlte Arbeitslose, die sich an jedem Ort zu jedem Preis verkaufen müssen, gegen die noch in Lohn und Brot stehenden ausgespielt. Da denkt man, aber hallo, was ist denn hier los? Klingt ja alles ziemlich links. Man denkt, na jetzt müsste ja was kommen. Irgendetwas, das geht gegen die weitere Verelendung, gegen das Durchsetzen von Billiglohnen, Aufruf zum Kampf gegen das Kapital für bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitverkürzungen, was es sonst ja so alles gibt, was an Schlüssen gezogen wird. Aus dieser Konstatierung, dass die Politik, die hier gemacht wird, eine Verelendungspolitik ist. Jetzt geht es aber bruchlos, ohne irgendwas dazwischen, ohne eine Verknüpfung weiter. Nach der Konstatierung, sofort im nächsten Satz. Wir fordern die Rückführung der hier lebenden Ausländer in ihre Heimat. Jeder beschäftigte Ausländer, der nach Hause geht, macht einen Arbeitsplatz für Deutsche frei. Jeder ausländische Sozialhilfeempfänger, der geht, liegt nicht uns auf der Tasche. Das ist eine lustige Kritik. Wie funktioniert die? Man könnte ja mal feststellen, aus ihrer eigenen Konstatierung der Lage in Bezug auf das, was Sie sagen, Billiglohn, Arbeitslosengeld II, Hartz IV. Da haben ja deutsche und ausländische Arbeitnehmer. Deutsche und Türken, die die NPD ganz besonders gerne ins Visier nimmt. Etwas gemeinsam. Wir haben beide gemeinsam den Staat auf der einen Seite, der mit seiner Umwandlung des Sozialstaates mit Hartz IV ihnen ziemlich was einbrucht, und mit dem Kapital, was die Lage dazu ausnutzt, auch die Beschäftigtenlöhne, wie sie richtig konstatiert, immer weiter zu drücken, bis auch Beschäftigung nichts anderes als dasselbe Niveau Elend ist wie Arbeitslosengeld II. Da haben ja beide offenbar in Staat und Kapital, Ausländer wie Inländer, denselben Gegner. Jetzt kriegt die NPD das aber hin, anstatt das, was eigentlich folgen würde daraus, ein bisschen Aufruf zu Lohnkampf und so weiter, Abschiebung von Ausländern zu fordern. Abschiebung einer Sorte Betroffener, genauso Betroffener, und der soll ein Dienst an den anderen sein, die davon betroffen sind. An einer anderen Stelle will ich nochmal zeigen, wie die Logik geht. Ein neueres Flugblatt. Schröder, du Dieb, gib zurück, was du gestohlen hast. Da machen sie mehrere solche Sachen auf. Da schreiben sie eine Spalte runter, was Hartz IV für die Leute heißt. Das Krankengeld soll allein von den Beschäftigten gezahlt werden. Weitere und somit höhere Zuzahlungen für Behandlungen und Medikamente, für Arztbesuche dürfen wir auch bezahlen. Das Kündigungsschutzgesetz wird weiter aufgeweicht, indem befristete Stellen in Kleinbetrieben ohne Kündigungsschutz auskommen müssen. Kürzung des Arbeitslosengeldes. Das und vieles mehr, ich lasse jetzt ein paar Sachen dazwischen aus, wird auf uns Deutsche zukommen. Unser Bundeskanzler nennt die Agenda 2010 eine Reform zur Rettung des Sozialstaats. Offensichtlich ist sie aber der grandiose Versuch, den Sozialstaat endgültig zu Fall zu bringen. Wir lassen uns das nicht mehr länger gefallen. Jetzt kommt eine nächste Spalte, da steht oben drüber, hierfür wird das fehlende Geld ausgegeben. Für die Krankenbehandlung von illegalen Ausländern, jährlich 3,7 Milliarden. Für Kindergeld an Nichtdeutsche. Für soziale Leistungen an mindestens 200.000 Asylbewerber. Für die beitragsfreie Mitversicherung von Eltern ausländischer Arbeitnehmer. Für Sozialhilfeleistungen auch für vorbestrafte Ausländer und so weiter und so fort. Also, auf der einen Seite entdecken Sie, dass der Staat den Leuten ziemliche Härten zumutet. Auf der anderen Seite entdecken Sie die Leute, die genau dasselbe, unter genau derselben Fuchtel stehen, unter genau derselben Anrichte, die Kapital und Staat mit ihnen anstellen und sagen, das, was sie gerade gegeißelt haben, das ist ja bloße Elend, steht ihnen gar nicht zu. Wie kommt man eigentlich zu der Logik, zu sagen, die eine Hälfte der Betroffenen ist schuld an der Lage der anderen Hälfte der Betroffenen? Das ist die Logik, die sagt, hier sind welche, die zu unserem Stall nicht dazugehören. Das sind Fremde, die im ersten Atemzug zwar unter den Opfern mit drunter sind, aber weil es Fremde sind, sind sie gleichzeitig Täter. Täter nur aus einem Grund, weil fremd, Ausländer. Damit wird der Sache noch überhaupt nicht das kritisiert, was Sie vorher ansprechen. Dass das Kapital die Löhne immer weiter senkt. Dass es die Leute immer mehr verelendet. Sondern es wird nur kritisiert, dass ein Fremder auch an dergleichen und jetzt plötzlich wieder Leistungen herankommt. Also ist das Zitieren dieser Figuren des nationalen Elends, ihr Hinweis auf Elend Hartz IV, Billiglöhne, Lohnkonkurrenz, ein bloßes Material, um einen Übergang zu einem ganz anderen Gegenstand zu machen. Also nicht mehr die Frage danach, wo kommt denn das eigentlich her, was hat denn das für Gründe, dass hierzulande die Leute zurzeit etwas dumm aus der Wäsche schauen, sondern das Elend, das Sie zitieren, steht nur für eins, als Indikator für ein nationales Elend. Ihr Anliegen ist gar nicht, dass den Leuten schlecht geht, sondern daran wollen Sie nur zeigen, dass es eigentlich einem ganz anderen Subjekt schlecht geht, nämlich der Nation. Und der Titel dafür ist Überfremdung. Wie die Logik dann funktioniert, das schauen wir dann einfach mal in dem NPD-Programm an. Der erste Punkt, ich habe das Kurzprogramm von denen hergenommen, im Longprogramm steht auch nichts anderes drin. Zitiere es einfach mal. Unter der Überschrift Arbeitsplätze und Globalisierung. Die Möglichkeit des Staates, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, werden immer geringer. Durch die vom Parteienkartell brutal vorangetriebene Globalisierung können die Konzerne ihre Produkte überall absetzen, unabhängig von den sozialen Verhältnissen im Herstellungsland. So müssen Staaten mit gut ausgebautem sozialen Netz mit solchen ohne Sozialsystem konkurrieren. Gerecht entlohnte Arbeitnehmer mit Ausgebeuteten konkurrieren. Neben massivem Sozialabbau fördert die Globalisierung auch Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzexport. Ich mache daraus vier Forderungen. Die erste lautet, Arbeitsplätze zuerst für Deutsche, Einführung von Schutzzöllen, Entflechtung internationaler Konzerne. Gleiche Löhne für gleiche Arbeit können dann auch noch, weil auch Frauen sind was Nationales. Also schauen wir uns die Kritik an. Das Erste, was auffällt, Globalisierung. Dass die Kapitale sich auf dem Weltmarkt tummeln. Dass ein richtiger, erfolgreicher Kapitalist heutzutage ein sogenannter Global Player ist. Dass der Weltmarkt als Geldquelle für die Kapitale wie für die Nation funktioniert, ist alles Resultat von staatlichen Anstrengungen. Hier haben die führenden imperialistischen Staaten alles dran gesetzt, einen Weltmarkt herzurichten und einzurichten und anderen Staaten Verfahrensweisen aufzudrücken, aufzuoktroyieren, bei Verbot des Ausschlusses, die genau dies ermöglichen, die den Weltmarkt als das Mittel der führenden imperialistischen Nationen herrichten. Was machen die draus? Das, was Ergebnis der Macht des Staates ist, und zwar einer Macht, die ja international eingesetzt wird, um das herzustellen, daraus machen die, dass das von der Macht bezweckte Ergebnis als Ohnmacht gedeutet wird. Also, nicht die Globalisierung hat bewirkt, dass deutsches Kapital die ganze Welt durchsortieren kann, sowohl nach Waren als auch nach Arbeitskräften, und damit Exportweltmeister ist, die Gewinne explodieren wie noch nie, sondern das Ergebnis ist, ja, dass die machen, was sie wollen. Und der Staat dem Treiben quasi hilflos gegenübersteht. Es ist ein Fehler, den kennt man auch von Linken. Es ist ein Fehler, auf dem eine ganze, ja inzwischen kann man wohl sagen, Bewegung sich aufgebaut hat, die heißt nämlich Attac. Ja, aber wenn das Ergebnis Ohnmacht ist, dann können sie auch nicht vorantreiben. Also auf der einen Seite haben sie es gewollt, auf der anderen Seite quasi wie der Zauberlehrling. Stehen sie der Sache kaum, ist er angeleiert, ziemlich hilflos gegenüber und dem Staat wird bloß noch was veranstaltet. Also es ist eine Diagnose, die hat durchaus diverse Ähnlichkeiten mit der Attac-Diagnose, worauf sich der ganze linke Haufen stützt. Und sie hat auch ihre etwas seltsamen Einschlüsse als Kritik. Was ist eigentlich der Schaden, der jetzt bei der Globalisierung rauskommt? Es ist ein doppelter Schaden. Es ist auf der einen Seite eine Brachlegung des Volkes. Arbeitslose. Es ist auf der anderen Seite auch ein Schaden am Volk, ein Mittel der Brachlegung des Volkes, dass woanders her Billigarbeiter importiert werden. Wenn ein MPGler den Schaden genauer aufschlüsselt, dann klingt das so. Noch nie in der Geschichte Deutschlands hat die Führung des Landes eine Situation herbeigeführt, in der Nichtarbeit zur Maxime der Politik erhoben wurde. Von den 82,6 Millionen deutscher Bevölkerung arbeiten nur noch etwa 35% als Vollzeitarbeitskräfte. Und etwa 7% als Teilzeitarbeitskräfte mit rasch wachsender Tendenz. Und das bei der niedrigsten Jahresarbeitszeit und Lebensarbeitszeit aller Industriestaaten. Die machen auf der anderen Seite jede bürgerliche Ideologie mit, das merkt man hier auch. Wen wundert es, dass der Konsum der 58% Nichterwerbstätigen, einschließlich der Arbeitssuchenden, erhebliche Teile der Staatsfinanzen verschlingt? Die dauerhaft ständig steigende Massenarbeitslosigkeit entzieht dem Staat immer mehr Steuern und frisst das Sozialbudget auf. Das jährliche Budget für Sozialausgaben beansprucht mittlerweile mehr als ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Also, wem schadet diese Folge der Globalisierung? Hier ist weit und breit nichts mehr davon zu hören, dass die Leute betroffen sind und ziemlich angeschissen sind. Sondern, dass hier eine Nation, dass der was ganz Eigentümliches passiert. Eine ihrer entscheidenden Ressourcen, die Arbeit ihres Volkes, als das Mittel der Größe, des Fortschritts, des Erfolgs und des Einflusses der Nation, geht immer mehr zurück. Das Volk wird quasi vom Kapital brachgelegt in seinem Nutzen für die Nation. Und anstatt dass die Nation mit der Arbeitsleistung ihrer Bevölkerung richtig groß wird, verfressen die betroffenen Leute die letzten Ressourcen des Staates. Die Gegenmaßnahmen sind deshalb ziemlich folgerichtig. Die erste heißt natürlich Ausländer raus, habe ich vorhin schon zitiert. Zuverlässiger Nutzen für die Nation kommt von einem deutschen Arbeiter und dessen Beschäftigung hat er das Anliegen der Nation zu sein. Die deutsche Wirtschaft hat sich nicht durch ausländische Konkurrenz, durch Billiganbieter, durch Kapitalisten, die Leute benutzen aus Staaten, die ihre Leute noch schlechter aussehen lassen, in der Konkurrenz zu deutschem Kapital zu begeben. Das ist übrigens ein lustiger Zusammenschluss von den Figuren. Es konkurrieren Staaten mit einem funktionierenden Sozialsystem gegen Staaten ohne. Da ist einfach unterstellt, eine deutsche Nation ist sozial und eine ausländische nicht. Da ist übrigens auch scheißegal dafür, wie das Sozialsystem aussieht. Und die andere Seite folgt natürlich auch sofort, die Entflechtung internationaler Konzerne. Das ist der Standpunkt. Man muss bei diesen Figuren, die inzwischen Global Player sind, aufpassen, dass sie auch ihren deutschen Pflichten nachkommen. Und deutschen Pflichten kommt natürlich nur wer noch? Der auch deutsch ist. Dann stellt sich ein NPDler sofort die Frage, ist Daimler Chrysler jetzt mehr Chrysler oder mehr Daimler? Da muss man den Laden entflechten und Chrysler wieder von Daimler trennen, dann weiß man, Daimler Deutsch, Chrysler Ami. Mit Sozialsystem, ohne Sozialsystem. So billig ist die Welt bei denen gestrickt. Das Ziel von dem Ganzen, nach allem, was ich bis jetzt gesagt habe, kann natürlich nicht dort drin liegen, dass sie dann lauter soziale Wohltaten anrichten würden. In keiner dieser Punkte, keinem dieser Rezepte, sind Lohnerhöhungen versprochen. Nicht einmal Arbeitsplätze sind versprochen. Es geht noch nicht einmal rein arithmetisch, wenn man sich mal auf dieses Niveau begeben will. Bei den 6 Millionen Arbeitslose, die sie hier aufmachen, und dann sagen sie schwarz, werden es ja noch viel mehr, also wenn man alles dazu zählt, was in den Melderegistern nicht auftaucht, da kann es ja wohl nicht sein, dass durch das Rausschmeißen von 2 Millionen Ausländern auf einmal 6 Millionen Arbeitsplätze für Deutsche frei werden. Noch nicht mal das funktioniert. Was sie intendieren, ist auf der anderen Seite aber auch keine Wohltat fürs Kapital, für die Kapitalisten. Auch denen versprechen sie nicht mehr Wachstum oder bessere Bilanzen. Man muss sagen, die Rechnung ist sogar ziemlich unkapitalistisch. Sie haben nämlich vor, die deutschen Kapitale ein wenig abzuschneiden von kostensenkenden Importen, ein wenig abzuschneiden von lukrativen Absatzmärkten. Und sie haben sogar etwas vor, was für die ganz von übel ist, nämlich die Kapitalgröße von solchen Unternehmen zu reduzieren, Entflechtung der Multis, wo heutzutage die Kapitalgröße in der internationalen Konkurrenz das Erfolgsmittel ist, weshalb sie ja alle fusionieren, um sich den Weltmarkt gegen andere zum Mittel zu machen. Es ist also nicht der Standpunkt, alles für den Erfolg des Kapitals. Da merkt man schon, hier beißt sich ein wenig bei den Rechten der Standpunkt Erfolg der Nation und Erfolg des Kapitals. Das Ziel, auf das sie losgehen, ist sehr nationaler Natur. Kapitalismus, Benutzung der Leute für Vermehrung nationalen Reichtums, dafür brauchbarer Niedriglohn, alles gebilligt. Aber eine entscheidende politische Korrektur wollen sie schon haben. Eine nationale Ausrichtung der Wirtschaft. Die Benutzung von Leuten und des Landes für einen Erfolg, wo ein Erfolg des Kapitals identisch ist mit dem Erfolg der Nation. Oder man muss sogar sagen, mit der Sicherstellung der Identität beider Erfolge. Es ist die Abrechnung mit allem Fremden. Eine Abschottung der Nation von Fremden, die hier rein wollen, weil sie meinen, hier wäre es immer noch ein wenig besser als bei ihnen zu Hause. Es ist aber auch eine Abschottung der Wirtschaft gegen alle Fremde. Gegen ihren Bedarf an billigen Arbeitnehmern, gegen ihren Bedarf an billigen Waren für ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt. Und sie gehen sogar so weit, dass es eine Abschottung eines nationalen Geldes von einem internationalen Finanzmarkt sein soll, weil in dem sehen sie, übrigens auch wie Attac, ein Stück Auslieferung der nationalen Interessen an internationale Finanzmärkte. Die gehen sogar so weit, dass sie sagen, der Euro muss wieder abgeschafft werden. Mit diesem Programm meinen sie, dass damit das, was wesentlich ist in einer Nation, geschützt und gepflegt werden kann. Die völkische Ressource einer Nation, das einheimische Volk als Arbeitskraft, und die eine Abteilung Dienst am nationalen Reichtum, der natürlich weiterhin nach allen Regeln der Kunst kapitalistisch produziert werden soll. Ein Schutz dieser Ressource vor Brachlegung durch Ausländer. Deshalb auch ein Schutz des Volkes, dieser völkischen Ressource, vor Überfremdung. Ein Schlagwort, was im Moment bei der NPD total in ist. Warum, komme ich später gleich noch drauf, ich kann es jetzt schon sagen, weil Überfremdung inzwischen bei allen politischen Parteien seine Heimat gefunden hat. Das ist übrigens schon eine sehr aufschlussreiche Sache, wenn Sie sagen, Überfremdung. Jetzt sagen Sie gar nicht, worin das überliegt, was da passiert. Wo ist denn was über? Wie viele Fremde dürften es denn sein, bevor was passiert? Kommt nichts. Was ist denn da das Problem bei Überfremdung? Der Witz ist gar nicht, dass der Fremde einen Schaden macht, dass er was anrichtet. Sondern wenn man so darüber redet, ist schon gleich unterstellt, der Fremde ist der Schaden. Dass der überhaupt da ist, dass der hier irgendwo mitspielen und mitmischen kann, sei es auf der Seite der Gedeckelten des Systems, sei es auf der Seite der Ausnutzer des Systems, also Unternehmen und so weiter, oder als Importeur von Waren. Weil es ein Fremder ist, ist er ein Schaden. Nicht er macht einen. Es gibt den Übergang zum zweiten Punkt im NPD-Programm. Volksgemeinschaft statt Multikulti waren. Ihr zweiter Punkt. Der Inhalt ist, die Volksgemeinschaft wird durch Fremde und deren Egoismus zersetzt und so weiter. Ich lese mal vor. Das ist einfach, das ist eine Nummer. Die Volksgemeinschaft in der BED wurde planmäßig zerstört. An ihre Stelle trat eine zunehmend multikulturelle Ansammlung von Individuen, die egoistische Ziele verfolgen. Werte werden zerstört. Beinahe 100.000 Deutsche fanden keinen Halt in der Gemeinschaft, der Familie oder der Nachbarn und sind obdachlos. 4 Millionen Alkoholiker und 1 Million Medikamentenabhängige versuchen der Vereinsamung und Perspektivlosigkeit durch Rauschgiftkonsum zu entfliehen. Als Folge der fortgesetzten Wertezerstörung nimmt auch die Zahl der Verbrechen zu. NPD-Forderungen im Programm. Schluss mit der Zerstörung der Gemeinschaft. Nur eine Gemeinschaft kann Werte entwickeln. Stärkung von Familie und Brauchtum. Einwanderungsstopp und ein Gesetz zur Ausländerrückführung. Was ist bei der Kritik los? Was ist da unterstellt? Erstens. Die Volksgemeinschaft wurde zerstört. Was ist das eigentlich für ein Gerät? Also wenn ich an erinnere, ich habe im letzten Semester in der Uni einen Vortrag gehalten zu Nationalismus, da habe ich mich etwas länger drüber ausgelassen. Mal so viel hier dazu. Wenn man sagt Volksgemeinschaft, dann hat man sich vorgenommen, auf jeden Fall von allem abzusehen, wo die Leute ja keine Gemeinschaft sind, sondern ziemlich gegensätzlich. Das, was sie vorher sagen, die Kapitalisten drücken die Arbeitslöhne bis auf ein Niveau, wo man nicht mehr von leben kann. Nichts mehr, das eine sind Kapitalisten, das andere sind Arbeiter. Nichts mehr, Gegensatz von Interessen. Das möchte ich mal sehen, wo in Freiburg hier in den Mietskasernen die Vermieter und die Mieter eine Gemeinschaft darstellen. Da geht es ein wenig anders zu. Da sind nämlich lauter Gegensätze auch hier zugange. Wie der Staat das alles arrangiert und die Leute in die Gegensätze hineinzwingt, dass nämlich dann alles noch Recht und Gesetz läuft, das gegenseitige Niedermachen der Interesse als Berechtigtes daherkommt, dass für das Ausnehmen der Mieter ein Mietrecht gilt, dass für das ordentliche Benutzen der Arbeiter ein Arbeitsrecht gilt, dass also der Staat diese Gegensätze erst aufmacht, die Leute drunter zwingt, sie dann regelt, damit sie als Gegensätze überhaupt weiter funktionieren und die Leute und innerhalb der Gegensätze überhaupt ihr Leben fristen können. Dass der Staat also versucht, ein erfolgreiches Zusammenwirken dieser Gegensätze zwecks Wirtschaftswachstum zu installieren mit seinem Recht. Das wird verfabelt in Volksgemeinschaft. Das, was der Staat also tatsächlich anrichtet, als Zwangszusammenhang der Leute, wo überhaupt nichts gemütlich ist, von wegen seiner Heimat finden in einer Gruppe und deshalb braucht man kein Saufen. Zu diesem Zeug ist hier das Bekenntnis von unten gefordert, nämlich: Wir sind ein Volk. Übrigens sind sie auf der Montagsdemo folgerichtig unter der Parole auch spazieren gewesen mit den anderen. Wir sind das Volk. Damit werden alle materiellen Interessen und Gegensätze, die die Leute haben, für absolut belanglos erklärt. Das, was die Gewalt als reelle Gemeinschaftlichkeit der Leute herstellt, der Sache noch, was der alte Marx schon gesagt hat, die Unterwerfung unter das reelle Gemeinwesen Geld, wie er es genannt hat, und dort drin ihre Gegensätze nützlich für den Staat und das Wirtschaftswachstum austragen. Das wird als das große einigende Band der hier lebenden Figuren vorgenommen. irgendwo sagt die NPD sogar der Ureinwohner Deutschlands. Ihr Material findet diese Betrachtungsweise natürlich schon. Und zwar in dem, wie sich die Insassen dieses Vaterlandstalls halt dann wirklich praktisch aufführen. So ist es ja nicht, dass Arbeitslose und Manager bei zum Beispiel Fußball-Länderspielen gemeinsam für Deutschland brüllen. Es gibt offenbar unter den Leuten den Fehler zu sagen, das wäre eine Eigenschaft von ihnen. Das wird positiv aufgegriffen von der NPD. Die wirklichen Gegensätze unter den Leuten, die werden natürlich dabei nicht verschwiegen, sondern die muss man dann zurecht interpretieren. Und jetzt kommt raus, egoistisch sind da ein paar Leute, natürlich vornehmlich Ausländer. Gegensätze entstehen nicht aus dem, was die Nation an Ökonomie und Umgangsweisen im Dienstamtgeld eingerechnet hat, sondern Entlassungen gibt es zum Beispiel wegen Profitgier. Auch bei der NPD zu finden. Man kann es ja sogar hier rauslesen aus dem, was ich zitiert habe. Gibt es einen Rentnerprotest wegen Rentenkürzung? Ja, da ist es nicht bloß bei der NPD egoistisches Besitzstandsdenken. Also, die Erklärung der Gegensätze, die Sie haben, geht nie auf den Grund, warum die existieren, was da eigentlich sich austobt, sondern die ist immer noch im selben Muster gestrickt. Gegensätze gibt es eigentlich bloß wegen Egoismus und überzogenem Eigeninteresse. Und das stört das Gemeinwohl und die nationale Eintracht. Also, wo Sie hier, dem, was ich zitiert habe, Volksgemeinschaft wurde zerstört, an ihre Stelle trat eine zunehmend multikulturelle Ansammlung von Individuen, die egoistische Ziele verfolgen. Der Zusammenschluss zum großen nationalen wir Deutsche, der ist der Sache nach natürlich auch immer gleichzeitig der Ausschluss aller anderen. Ausländer gehören eben nicht hierher, bei denen ist Interesse, also Egoismus, ja schon der Ausgangspunkt ihres Hierseins. Ich komme aber noch auf die Demokratie. Alles abgekupfert bei denen. Ist der Unterschied nicht riesengroß? Warum kommen Ausländer hierher? Man hat sogar bei einer Abteilung der Ausländer den Namen schon so passend gewählt. Die heißen nämlich Wirtschaftsflüchtlinge. Die sind bloß wo abgehauen von dem Gedanken, hier geht's am besser. Das als Motiv, in ein Land zu gehen, wo zu sein, ist für sich schon verwerflich. Jetzt frage ich mich eigentlich, wieso eigentlich? Warum soll man nicht wohin gehen, wenn man denkt, da geht's am besser? Übrigens, der Köhler, Oberpräses unserer Republik, hat den Ossis vor nicht allzu langer Zeit gesagt, nur da muss man sich halt entscheiden, ob man das Hamadl am See in Meckpomm haben will oder ob man besser leben will und dann halt dorthin gehen muss, wo die Arbeit ist. Sagt er den Ossis der Sache noch, da wird halt Wirtschaftsflüchtling. Aber für einen Ausländer ist das der Beweis dafür, dass sie hier nichts verloren haben, weil ihr Motiv, in diesem Stall zu sein, nichts anderes als ihr Egoismus ist. Darüber zerstören sie eine Gemeinschaft, wo Leute hausen, die keinen Egoismus haben, sondern furchtbar aufeinander aufpassen und am helfen und gucken, dass jeder eine Wohnung hat und so fort. Hier, wo der Staat, so fällt dem Köhler an seinem Spruch auch nichts auf, per se mit seiner Gewalt eine Regelung trifft. Wer darf sich was erlauben? Wer darf sich einmal ein Motiv erlauben, mir soll es besser gehen und so fort? Und wer nicht? Das hat der Staat sauber rechtlich getrennt. Nämlich nach dem, was die NPD hier aufgreift. Wer ist Inländer, wer ist Ausländer? Die einen haben nämlich ihr Recht als Deutscher, die anderen unterliegen dem Ausländerrecht. Und was die dürfen, was sie sich rausnehmen dürfen, was ihnen zusteht und nicht zusteht, wann sie da sein dürfen, wann sie abzuhauen haben, ist nach dem Gesetz geregelt, das nicht umsonst so heißt, das gilt nämlich bloß für die Ausländerrecht. Dieser Ausschluss aller anderen, der die logische Folge von dem Gedanken des Volkes ist, dieses nationale Zusammenschlusses, der, wie die NPD sagt, Ureinwohner, die heißen da übrigens Schimanski und so fort. Ne? Also, das ist der Ausschluss der anderen und es ist schon längst rechtlich geregelt und aufgemacht. Das wollen Sie jetzt nochmal moralisch untermauern. Dem Gemeinsinn der Eingeborenen, dem steht der Eigennutz, der Egoismus der Fremden gegenüber. Da wird schon dahergelaufen, vom Ausland dahergelaufen, als Polemik benutzt gegen das Recht derer, die zu Recht, jetzt meine ich im Sinne von wirklich Recht, nämlich dem deutschen Recht hier leben, also nicht dem Ausländerrecht unterliegen. Zu dem, was ganz normales Verhältnis in der Republik ist, setzt die NPD jetzt noch an drauf. Wo setzt er an drauf? Der Demokrat geht immer noch hin und erkennt Konkurrenzinteressen an. Also, wenn das Volk hergeht und sich anstrengt und in Bezug auf ihre Interessen sich erwähnt mäßigen und sich anstrengen, dass sie ihre Dienste ordentlich vollführen, dann darf man durchaus einmal drauf gucken, was man davon hat, solange man bescheiden bleibt. Volk ist dann aber ein ziemlich entscheidender Zusatz zum materiellen Interesse. Nämlich jedes Interesse hat sich daran zu relativieren, ist es auch dienlich der ganzen großen Volksgemeinschaft. Die NPD geht an weiter und setzt die völkische Identität und das Interesse umstandslos gleich. Für die hat eine Figur, die sich Deutscher nennt und die mit dem Selbstbewusstsein, ich bin Deutscher, herumrennt, auch gar nichts anderes zu wollen. Der hat gar kein anderes Interesse als das Fortkommen seiner Nation, seines Volkes. Deutsches Volk zu sein, ist für einen Rechtsradikalen oder für einen Rechtsaußen, egal wie radikal, ist gleichbedeutend mit dem Wesen der Leute. Es ist quasi ihre Natur. Und diese Natur, die wird durch die egoistische Natur von Fremden beschädigt. Und weil sie ja wie immer hingehen wollen und wollen ihre nur etwas blöden, etwas vom Wahn hergeleiteten Theorien bebildern, dass da was dran wäre, tue ich an der Stelle wegen hart. Aber es geht. Indem einfach gesagt wird, die Überfremdung, wir haben es zitiert, produziert Alkoholismus und Drogensucht. Der Verfall des Volkskörpers, der dazu führt, dass die Individuen, deren Wesen ja ist, ein Teil dieses Volkskörpers zu sein, die von ihrem Innersten her deutsch sind, der führt dazu, dass sie haltlos werden. Die wissen nicht mehr, wo sie sind. Übrigens lauter Zeug, was man auch bei CDUler nachlesen kann, so ist das nicht, und bei Grünen und SPDlern auch. Es gibt Schulen, da ist der Deutsche in der Minderheit. Jaul! Ich war mal letztes Jahr immer in der Minderheit in der Schule. War die, also ganz klein, da haben sie aber noch nicht, gar nicht gewusst, da war ich schon irgendwie Deutsch, aber es hat ziemlich bald aufgehört und als Nicht-Deutscher bist du ziemlicher Lorz in der Schule. Aber wenn du den Pass hast, wenn du dich nicht dazu bekennst, schaut scheiße aus. Aber die machen gleich draus, der Deutsche quasi schon in seiner eigenen Diaspora. Nicht umzingelt in Kreuzberg von Currywurst, sondern vom Döner. der weiß nicht mehr, wo er hingehört. Der wird haltlos. Ohne dieses völkische Gattungswesen immer um ihn rum, geht er unter die Brücke, säuft sich die Hucke voll, nimmt Tabletten und kifft. Er ist schon ein wenig weltfremd. Als würde der brave Deutsche, ohne dass ein Ausländer da wäre, bloß Früchtetee saufen. Aber solche Bilder muss man aufmachen, wenn man auch hier wieder das machen will, was ich vorher schon gesagt habe. Man will ja nicht sagen, na, wenn auf einem Haufen furchtbar viel von denen wohnen, die da nicht hergehören. Deren Zusammenhang ist dann übrigens auch immer leicht abstrakt bestimmt. Der ist nämlich nur, immer nur eine Nichtbestimmung. Es sind nämlich Ausländer. Wo die herkommen, ist dann auch wieder scheißegal. Wenn man das bebildern will als nicht, da ergibt sich folgendes Problem draus. Sondern das selber ist schon der Schaden. Dann muss man Bebilderung dieses Kalibers finden. Dort geht es nicht ohne die Behauptung ab. Na, lauter so Figuren, die per Definition nicht dasselbe sind wie man selber, nämlich Volksdeutscher, die schmeißen um aus der Bahn. Das hält der Mensch nicht, oder nee, das hält der Mensch nur besoffen aus, ist deren Logik. Und schon sind die Deutschen am Saufen. Also, kommen wir noch einmal darauf zurück, wenn ich mir die Demokraten vornehme, wo sie das eigentlich alles herhaben. Da, wo normale demokratische Parteien sagen, oh, das ist schon ein Problem, da muss man schon ein wenig aufpassen, dass der Patriotismus überhaupt noch sich austoben kann, da machen die gleich raus. Ausländer schädigen überhaupt das deutsche Volk in seiner Substanz, nämlich in der Substanz des deutschen Individuums, dass der Mensch per Definition nimmt. Seine Bestimmung schon im Deutschsein hat. Also, der Standpunkt heißt, dieses Volk ist schon qua seiner Natur ein dienstbares, uneigennütziges Kollektiv. Wie der Staat sich zu ihnen stellt, nämlich als das ist meine Ressource, dort raus ziehe ich die Mittel meiner Macht. Dort raus ziehe ich die Mittel, die ich im Verhältnis zu anderen Staaten dann brauche. Ökonomische Macht, ökonomische Überlegenheit und vor allem noch militärische. Dafür hat mein Volk gerade zu stehen. Diesen Anspruch des Staates an sein Volk soll umgekehrt für die Rechten das Volk als quasi seine autochthone Natur haben. Autochton hast eingeboren, also die, die hier auf dem Haufen sind. Was denn aus welchem Grund? Bloß weil sie hier auf dem Haufen sind. Ureinwohner nennen sie irgendwo, als ob da was nur wäre. Die haben diese Eigenschaft. So ist es ihnen scheißegal, dass in manchen Landstrichen die Bevölkerung massenweise aus zu Beginn des Kapitalismus rübergemachten Polacken stammt. In anderen Teilen in Sachsen aus ausgesiedelten Hugenotten und so weiter, die dort erstmal ein bisschen Kultur eingebracht haben. Ist wurscht. Ist es mal lang genug so gewesen, der Staat definiert sie per Gewalt, als das sind meine Figuren und meine Ressource. Dann sagt der NPDler, dann haben sie die Eigenschaft, bums aus. Und die hat man dann qua Geburt und nicht einfach per Pass. Gibt es einen nächsten Punkt, wo die NPD saukritisch ist und manche Linke ohne jede Peinlichkeit verwirrt sind. Im Programm, der vierte Punkt, da die Überschrift Frieden für Deutschland statt US-Kriege. Badauz, badauz, auf welchen Demos die alle mitgehen können. Da steht Folgendes drin. Die USA führen weltweit Kriege zur Durchsetzung der Interessen der US-Wirtschaft. Das Schröder-Regime unterstützt die USA bei der Führung von Angriffskriegen mit Geld, Rüstungsgütern, deutschen Soldaten. Auch Stoiber wird daran nichts ändern. Kommt mir bekannt vor. Jetzt kommt aber die Fortsetzung, die lautet: NPD fordert Abzug aller fremden Truppen aus der BRD. Abbau der in der BRD stationierten US-Spionage- und Abhöreinrichtungen, Austritt aus der NATO und Schaffung eines europäischen Verteidigungsbündnisses. Deutschland muss ein freies Land werden. Europa darf nicht länger US-Kolonie bleiben. Sofortige Rückkehr der Bundeswehr aus allen Gebieten, in denen sie der Unterstützung von US-Truppen dient. Deutsche Soldaten haben ausschließlich dem Schutz der Heimat zu dienen. Also, das war die verkehrte Seite. Also dieser Anti-Imperialismus, der gilt nicht den wirklichen Zwecken, sowohl bei den Amis als auch der eigenen Nation. Es geht auch nicht um das, was das Angegriffene, US-Imperialismus und seine Kriege, der Welt anrichten. Also, dass Geld und US-Gewalt weltweit massenhaft Leute schädigt, beschädigt bis umbringt, ist ihnen, Klammer auf, ziemlich scheißegal. Es ist einfach nicht ihr Anliegen, damit beschäftigen die sich nicht. Weil es ihnen auf der anderen Seite bei Staatshändeln so normal ist, dass Menschen das bloße Material sind. Verklagt werden in dem Punkt zwei andere Opfer. Das erste Opfer ist der deutsche Staat. Ein bisschen Europa haben es alle zugenommen. Sage ich aber gleich noch was dazu. Der deutsche Staat leidet nämlich unter der Vormundschaft der Amis. Erstens direkt besetzt. Die Amis sind für die NPDler Besatzungsmacht. Zweitens, ganz Europa gleich als Kolonie definiert. NPDler leiten daraus ab, dass das Wichtigste, was ein Staat haben kann, seine Souveränität, sich von anderen Staaten nicht beeindrucken lassen zu müssen und damit sein Volk nur nach eigenen Zwecken in seinen Dienst nehmen zu können, aber danach in Dienst nehmen zu können. In Dienst nehmen ist nämlich gleichzeitig dialektisch Dienst des Volkes. Kriegen die gedanklich alles hin. Dienst des Volkes und dann am Volk. Das geht nicht mehr gescheit, weil der US-Imperialismus die Souveränität beschränkt. Die von Deutschland sowieso, aber auch ganz Europa fast Kolonialstaat ist. Zweitens gibt es aber noch ein anderes Opfer. Das zweite Opfer sind natürlich kongenial die Völker. Der US-Imperialismus anerkennt nicht nur nicht die Souveränität zum Beispiel Deutschlands oder im Kontext Deutschlands Europas. Es untergräbt auch weltweit das Wichtigste, was ein Staat und damit sein Volk hat. Nämlich seine nationale Identität, seine völkische Identität. Mit Cola, Minirock und Kaugummi haben sie zur Zersetzung einer deutschen Kultur beigetragen. Und machen sie es mit anderen Völkern genauso. Es ist schon lustig, wo sie hingehen und sagen, wir haben das Recht und das haben alle Völker. Das werden wir uns aufführen, zu welchem Staat wir wie stehen, wofür wir die Deppen sind, selbst auszusuchen, als Bestandteil unserer Kultur, unseres völkischen Zusammenhangs, unserer Identität zu nehmen. Das gestehen sie übrigens allen zu. Da werden NPDler, die Feinde von Multikulti hier, glatt zu Verfechtern von anderen völkischen nationalen Ideen außen, nämlich glatt auch noch der Islamisten. Da gehen sie glatt her und sagen, die Iraker haben durchaus recht, eine völkische Identität in einem Saddam zu sehen. Es ist ein Recht auf ein Volk zu sagen, na, die besten Bürger von mir sind die, die alle Jahr einmal um diese KAV rumtanzen. Und nicht bloß die, die um den Petersdom rumtanzen, wenn der Oberdepp gerade abgenüppelt ist. Das sagt, das eine ist die unsere Identität, das andere ist deren Identität und es geht die Amis einen Scheißdreck an. Und da haben sie die Finger wegzulassen. Das sind die Verfechter von jedem Blödsinn von außen, wenn sie das als völkische Identität mal definiert haben. Nur mal aufpassen, diese Gleichheit gestehen sie allen zu. Bloß Gleichheit ist nicht Gleichwertigkeit. Man kann es immer noch sagen. Da gibt es die berufenen Völker. Und dann gibt es Völker, die sind zweiten Ranges bis Untermensch. Die Unterscheidung kannst du immer noch machen. Aber dass die Ahnen dann ihr Recht auf ihren untergeordneten Zirkus haben und die Völker, die auf der Welt was zu putzen haben, erst recht ein Recht auf ihren Zirkus, das ist allemal unterstellt. Aber in Israel ist es auch nicht ganz, oder? Beim Israelis ist es nicht ganz so. Weil sie die Israelis schon längst abgelegt haben, als in ihrem Sinne, im nationalstaatlichen Sinne, sind es eigentlich gar kein Volk. Übrigens wie die Zigeuner auch. Den Jud haben sie eine besondere völkische Eigenschaft zugedichtet, die den Witz hat, gar nicht völkisch zu sein. Der ist für den Rechtsradikalen eigentlich der Inbegriff des Antivölkischen. Dem seine Natur besteht für die aus dem, was von innen nach außen betrachtet, die Natur aller Ausländer ist, die im falschen Land sind, nämlich Egoismus. Das konnte der NPDler noch erklären, der sagt nämlich, das ist ganz einfach, das ist eine Bagage, die hat jahrhundertelang keinen eigenen Staat gehabt, wo sie die Tugenden, die völkischen Tugenden, das Volksein als Bescheidenheit zusammenhalten, Dienstbarkeit der Nation gegenüber herausbilden konnten, denn die waren immer in ihrer Existenz Ausländer, auch im Selbstbewusstsein und halt deshalb als ihre innere Natur angenommen, was wir auch sagen, was alle Ausländer als ihre innere Natur haben, nämlich Egoisten. Also können sie der Sache noch auch keinen Staat bilden. Also diese saudumme Logik der Volksnatur kannst du bei den Juden dann umdrehen und dann klappt es. Übrigens etwas, da sind sie endgültig unterwältigt, weil die Demokraten sagen, guck doch die Juden an, mei, halten die zusammen. Alle im Kampf gegen die Araber vereint. Tolles Volk. Finde ich genauso dämlich wie die Umkehrung. Also, das sind die Argumente der NPD gegen Imperialismus. Klammer auf, Imperialismus natürlich der anderen Nationen. Anti-Imperialismus, richtig ausgedrückt, aus dem Nationalismus heraus. Andere Nationen darf nicht zugestanden werden an den Interessen der eigenen Nation, auch an den Interessen nach außen. Weil das man da auswärtigen Handel und so weiter treibt, unter deutscher Kontrolle, alles im Programm. Aber fremde Nationen haben kein Recht, dieses souveräne Verhältnis der Nation zum Rest der Welt irgendwie zu tangieren. Das ist Imperialismus. So kannst du das Recht auf eigenen Imperialismus hervortragen als Anti-Imperialismus. Kannst kurz noch ausführen an Europa. Ich will da nicht lang rumzitieren. Im umfangreichen SPD-Programm, NPD-Programm gibt es einen Passus Europa. Man kann sie wirklich manchmal verwechseln. Kritik ist, Europa ist ein Bürokratenladen. Die seelenlosen Bürokraten, die ja gar keiner wirklichen autochthonen Nation verpflichtet sind, sondern einem bürokratischen gemeinsamen Konstrukt, sind eigentlich Unterdrücker der wirklichen nationalen Identitäten und Interessen. Deshalb muss Europa wieder ein Europa der Vaterländer werden. Deshalb muss sogar letztendlich eigentlich eine anständige Nation aus dem Euro raus. Denn diese gemeinsame Währung ist ein Stück nationaler Souveränitätsverzicht. Gibt Souveränitätsrechte glatt an eine übergeordnete Instanz ab. Beschädigung des Völkischen per se. Dann machen sie aber weiter. Man kann sich ein Europa der Vaterländer durchaus vorstellen, das sogar eine europäische Armee hat, wo natürlich ein deutscher Generalstab noch entscheiden muss, welche Aufgaben eine europäische Armee in der Welt wahrnimmt. Also können Sie sich vorstellen, Europa als Mittel einer deutschen Souveränität auf der Welt, als Mittel sich von Amis zum Beispiel nicht beschränken zu lassen, aber alles aus deutschem Interesse als Mittel deutscher Souveränität. Keine Abgabe von Souveränitätsrechten an eine Instanz, die Europa heißt, oder europäische Bürokratie. Wer im letzten Jahr das Teach-in zu Europa mitgekriegt hat, muss sich eigentlich fatal daran erinnern, wie der tatsächliche Kampf um die Durchsetzung in der europäischen Nation stattfindet. Bloß schlagt die NPD sich auf die andere Seite des Streits in Europa. Nämlich, Europa soll der eigenen Nation dienen und lässt die andere Seite. Dafür muss man aber auch gewisse Interessen zurückstellen. Dazu müssen gewisse Souveränitätsrechte an Europa gehen, sonst geht es gar nicht, dass alle anderen sich zum Mittel der eigenen Interessen machen. Das nehmen sie dann als Verrat und sagen, die erste Hälfte des Streites, wo jeder in Europa hingehen will, will sagen, das soll mein Mittel sein. Das ist für die eigene Nation absolut gesetzt. Und so ist ein Anti-Imperialismus gestrickt. Der auch schon wieder in der Republik überhaupt nicht erstmal so furchtbar befremdlich wird, weil Anti-Amerikanismus ein Stück ins Recht gesetzt ist von der Politik, von der europäischen wie von der deutschen. Also gibt es der Sache noch drei Kernforderungen der NPD. Deutschland braucht eine dem Nationalen verpflichtete Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die nicht bloß an Profit denkt, die nicht egoistisch ist, sondern die ihren Fortschritt immer als Dienst an ihrem Vaterland sieht, als Dienst an Deutschland. Da müsst euch eigentlich ganz schnell was auffallen. Eine aufgeregte Debatte von Mitte, Ende letzter Woche. Da höre ich Mündefering trapsen. Da hat eine Riesenaufregung in die Welt gesetzt, mit zu fragen, sind die SPDler lustig an, mit demselben Wort, wie der Ewiggestrige. Jetzt meinen sie in dem Fall aber die Ewiggestrigen der SPD, wo nur sowas wie Sozialstaat und ein wenig soziale Gerechtigkeit und so ein Scheiß zugange wäre. Sogar Ewiggestrige wie, oder höre ich schon, Kommunismus. Dabei hat der gute Mann eigentlich nicht viel was anderes gesagt, als die hier in ihrem NPD-Programm drinstehen haben. Aus kurzfristigen Profitinteressen sind die internationalen Konzerne, Multis hat er sogar gesagt, nicht in der Lage, ihr wirkliches Interesse zu sehen, das auch im Dienst an der nationalen Sache liegt. Nämlich eine Einheit von ihrer Beschäftigungspolitik und so weiter und dem Fortschritt der Nation herzustellen. Also sogar der Mann ist hier so furchtbar weit von der NPD auch nicht weg. Kommen wir nachher noch drauf zurück. Also, Deutschland braucht eine dem Nationalen verpflichtete Wirtschaft. Den Schutz des Volkskörpers gegen Fremde. Und einen starken, souveränen Staat, statt US-Vasall zu sein. An all diesen Punkten entdecken Sie, dass das nicht gescheit verwirklicht ist, dass es da alles Mögliche im Argen liegt. Und was ist der Grund, warum Deutschland nicht hat, was es braucht, nämlich die drei Punkte? Die Antwort ist dann einfach. Weil die Politiker, die dran sind, die Nation aus Eigensucht, Korruption verraten. Die, die dran sind, haben das eigentlich als ihre Aufgabe als nationale Politiker. Stattdessen drehen sie den Amis in den Arsch, geben Souveränitätsrechte an Europa ab, lassen Ausländer rein, lassen einen Weltmarkt ungehemmt Deutschland in Frage stellen und so weiter. Wenn das die Lage so ist, dann ist die NPD berechtigt und berufen, man kann sogar sagen, quasi verpflichtet, die nationale Sache selbst in die Hand zu nehmen. Dazu hat die NPD das sogenannte Drei-Säulen-Konzept. Kampf um Köpfe, Kampf um die Straße und Kampf in den Parlamenten. Kampf um Köpfe, nichts dagegen zu sagen. Für die SPD heißt es also, Burschen los, auf jeder Demo wird für die NPD agitiert. Es gibt ja heute genug Gelegenheiten, wo die Kritik, die wir so haben, ansatzweise von anderen auch so ähnlich formuliert wird. Also auf die Matten läuft, agitiert wie die Sau überall. Der Kampf auf den Straßen ist schon wegen was anderes. Es hat mehr den Charakter der praktischen Demonstration. Unter Demokraten in ganz anderen Zusammenhängen sehr beliebt. Weil es soll die Beantwortung ja auch der Frage sein, wie soll denn das praktisch aussehen? Eine Sache, die mir auch öfters mal, eine Frage, die wir auch gestellt kriegen. Ja, was glaubt ihr denn, wie das praktisch aussehen soll? Ja, was glaubt ihr denn, wie das funktionieren soll? Da kann man doch nichts machen, und das sagt die NPD, von wegen, da kann man nichts machen. Wenn unsere Rollkommandos losgehen, dann stellen wir durchaus mal eine ausländerfreie Zone her. 5 Mann mit dem Baseballschläger hat im Osten schon manche ganze Stadt ausländerfrei geprügelt. Von wegen, das geht nicht. Auch anderes geht praktisch. Kameradschaften und deutsche Kultur organisieren. Gleich im Zusammenhang mit Kampf um der Straße in 1. Da ist der Deutsche erstens zu Hause. Dann betrinkt er sich nicht sinnlos, sondern sinnvoll. Lauter Zeug, wo man dem Bürger praktisch beweisen kann, wie ernst man die Sache der Nation wirklich nimmt. Da ist der gute Deutsche, der seine Gemeinschaft braucht, der einen Sinn im Leben, im Deutschtum braucht. Der wird da organisiert, der kriegt was geboten. Übrigens, da muss euch sofort klingeln, dass es so, das Problem mit den rechtsradikalen Jugendlichen ist, dass sie nichts geboten kriegen. Wir machen das alles. Und das organisieren wir noch so, dass wir auch praktisch die Durchsetzbarkeit diverser Programmpunkte beweisen können. Nämlich, dass es überhaupt nicht sein muss, dass ein Deutscher von Ausländern auch nur durch seine Anwesenheit belästigt wird. Dann hauen wir ihn halt weg. Der dritte Punkt, Kampf um die Parlamente. Das ist für Sie die Tour mit Wahlerfolgen, die Demokraten Stück für Stück von den Schalthebeln der Macht zu verdrängen und dann wirklich original deutsche Politik machen zu können und ein Stück weit durchsetzen zu können. Damit kriegen Sie Wahlerfolge. Und das macht noch den Hauptärger der anderen Parteien aus. Da sind sie nämlich dann tatsächlich Konkurrenten. Und an der Stelle, wo sie Wahlerfolge haben, da geben sich Öffentlichkeit und Politik erstmal ein wenig fassungslos. Da entdecken sie plötzlich den Einbruch der Ewiggestrigen in die heile Welt der Demokratie. Und da entdecken sie, dass irgendwie was angesagt ist. Das war schon meine Einleitung. Angesagt hauptsächlich verbieten. Mein Argument dagegen, will ich jetzt an der anderen Seite nochmal aufziehen, aber vielleicht ist es bisher auch schon ein Stück weit klar geworden. Von wegen Ewiggestrige, die NPDler sind Ewigheutige. Alles das, was ich hier vorgetragen habe, was ihre Maßstäbe sind, was sie meinen, was gelten soll, was auch Verpflichtung der Politik sein müsste und wie ein ordentlicher Deutscher die Welt zu sehen hat, lauter Zeug, was bei der Demokratie schweinehoch im Kurs steht. Was richtig von den anderen Parteien gefordert, eingeklagt wird. Und als die höchsten Werte der Republik gelten, auch wenn sie von denen ein wenig anders praktiziert werden. So, machen wir hier eine kleine Pause, es wäre der zweite Pass. Diesen ganzen Krempel von der NPD, den zeige ich euch jetzt an der Demokratie. Aber vorher erstmal gibt es Nachfragen, gibt es Einwände. Ich meine, das ist was falsch dargestellt, zu freundlich. Könnte ja einer meinen, die NPD wäre bisher zu gut wegkommen. Also in der kurzen Pause konnte ja jeder mit Getränken versorgen. Aber jetzt sagen Sie doch gar nicht, was Sie wegnehmen. Ja, Sozialleistungen. Also das ist der zweite Punkt. Du sagst ja, dass nicht innerhalb der Logik läge, dass eine Opfergruppe gegen eine andere Opfergruppe ausgespielt wird. Aber da muss ich widersprechen, weil wenn man halt, ich glaube, das ist eher eine Frage der moralischen Werte, als der also das, als das so unlogisch ist. Also klar, wenn es weniger ausländische Sozialhilfeempfänger gibt, wo es da nicht so viel gibt, aber angenommen, als ich argumentiere, innerhalb der dann, wenn diese Gruppe nicht mehr da ist, dann sagt er, wer zu verteilen für die anderen nicht. Also von daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum das als unlogisch sei. Das würde er als moralisch verwerflich sein. Weil die NPD ja selber sagt, dass sie gar nichts verteilen will. Die NPD sagt, der Schaden liegt daran, dass dem Staat was genommen wird. Der Schaden liegt daran, dass ein deutsches Volk als Ressource brach liegt. Also lauter Zeug, wo sie nirgendwo behaupten, dann geht es dem Deutschen besser. Sondern das steht wiederum nur für die Bebilderung. Allein, dass die da sind, ist eine einzige Beschädigung dieser Nation. Nicht, die nehmen hier was weg. Da sagen sie zwar, jeder Ausländer, der abhaut, wäre ein Arbeitsplatz für einen Deutschen. Aber selbst da ist die Rechnung gar nicht ernst gemeint. Weil 2 Millionen Ausländer fort, die hier einen Arbeitsplatz haben, 6 Millionen arbeitslose Deutsche, ändert sich nicht viel, bleiben immer noch 2 Millionen zum Ausschließen und so weiter. Darum ist die Fortsetzung im Gesamtprogramm der NPD, in ihren völkischen Notizen und was sie alles haben, ist übrigens nicht, nur weil die all fort sind, da hat der Staat so viel Geld, so viel Ressource, dann braucht ja auch nicht jeder Arsch zu arbeiten. Dann können wir es uns leisten, dass ein braver Deutscher für nichts tun, einmal ordentlich Kohle kriegt. Nein, da kommen sie glatt auf Arbeitsdienst einführen. Da kommen sie auf lauter Zeug wie in Hartz IV. Aber als Dienst, als Dienstverpflichtung, als dann ist die Ressource des Staates wirklich autochton eingeborene. Das meine ich mit, sie sind ein Schaden. Sie wollen gar nicht drüber reden, was die Ausländer für den Nutzen der Nation bringen. Die Bundesregierung macht da halt wegen anderer Rechnungen. Wenn wir unseren Außenhandel nicht hätten, dann, ach du lieber Gott, wird da was los. Sie wollen auch nicht sagen, die Rechtfertigung bei Ausländern ist ja oft, die machen Arbeit, die ein Deutscher nicht machen will. Und so fort. Ist denen alles kein Thema. dass die überhaupt in Deutschland sind, also auch irgendwas in Anspruch nehmen. Sei es eine Sozialhilfe, sei es in die Schule gehen, sei es bloß abends am Marktplatz zu hocken, ist eine Beschädigung der Identität dieser Nation. Also keiner von denen kommt auf die Idee, zu sagen, dann hätten wir vielleicht was zum Verteilen. Verteilen ist ja sowieso nichts, sondern Dienst an der Nation ist das, was sie haben wollen. Und da sind die Ausländer welche, deren Inneres ist ja gar nicht Dienst. Deren Inneres ist, was haben wollen. Die sind aus egoistischen Gründen hierher kommen, weil, und das ist bei der Globalisierung ihre Differenz, weil Deutschland eine Kultur hat, die heißt, die Gemeinschaft trägt auch sozial Schwache und so weiter. Wie sie die trägt, ist doch scheißegal. Also, Staaten mit Sozialsystem und ohne Sozialsystem. Sozialsystem ist bei denen sowieso identisch mit die Gemeinschaft trägt. Da kommen die in ihren Programm, die Versicherungen können sich sowieso alle abgeschafft und staatlich organisiert, weil eigentlich trägt die Familie, wenn sie gesund ist, sowieso jeden armen Hund und ansonsten die Nachbarschaften. Wenn die Gemeinschaft richtig funktioniert, brauchen wir den ganzen Scheiß eigentlich sowieso nicht. Also da kommt in ihrem Programm in der Hinsicht auf Sozialsystem an nirgendwo Verbesserung vor, sondern Reinigung. Weil das kann man überhaupt alles erst machen. Diese Sorte völkische Gemeinschaft, völkisches Sozialsystem, kann man erst wirklich machen, wenn dort drin kein Fremdkörper sich tummelt. Also insofern, jetzt kann sich dasselbe übrigens wie mit dem Saufen bei der Kultur. Jetzt soll sich an diesen, die bedienen sich am Sozialsystem, soll sich jeder diesen prinzipiellen Schaden bebildern können, einbilden können in einem praktischen. Übrigens Leistungen, die normale Politik ohne Ausländer jetzt einmal hinkriegt. Die Erfindung des Florida-Rolf der Bild-Zeitung hat übrigens dasselbe Muster verfolgt. Wer sich da eingebildet hat, der Florida-Rolf nimmt mir eine Mark aus der Tasche, der tickt genauso wenig wie so ein Nationalist, der sich das von der NPD einleuchten lässt. Der Florida-Rolf hat nämlich auch keine Sau was mitgenommen. Der hat sich was rausgenommen, was sich heutzutage keiner rauszunehmen hat. Nämlich dann, wenn er von Stütze abhängt, auch noch irgendwo ein eigenes Interesse zu haben. Insofern war er schon fast ein Ausländer. Das ist gemeint mit, sie sind ein Schaden. Ich habe noch einen zweiten Punkt. Und zwar hat sich der schon öfter angekündigt, anzudeuten, dass die Volksgemeinschaft hier schon mehr oder weniger realisiert sei. So unter anderem wird das Ausländergesetz, dass hier unterschiedliche Gesetze für Ausländer und Deutsche gelten wird. Aber ich sehe da doch noch einen kleinen Unterschied zu den unseren Rassegesetzen. Also, ich meine, diese Vergleiche, die du ja schon öfter aufgemacht hast, zwischen eben demokratischen Politikern, also die NPD fordert keine Nürnberger Rassegesetze, darum habe ich darüber nicht gerechnet. Aber ich finde das ein bisschen zu einfach, wenn du diese Vergleiche so aufmachst, weil dann könnte man das locker widerlegen, indem man sagt, ja, aber das Abstimmungsrecht wurde ja gerade vor 2-3 Jahren geändert von der rot-grünen Regierung zum Beispiel. Und weg vom Blutgesetz hin zum Boden, wo man heute wohnt, welche Abstammung man ist, und dann wäre dieser Vergleich vollkommen treffend. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Ich will es ja aufklären. Ich will auch nicht den Antisemitismus erklären. Will ich ja gar nicht. Der hat ja erstmal gar nichts verloren. Aber der gehört halt elementar zur Volksgemeinschaft dazu. Nein, das ist ein Irrtum. Ist ein Irrtum, dass Antisemitismus zur Volksgemeinschaft gehört. Da gehört Ausländerfeindlichkeit dazu, per se. Aber nicht unbedingt Antisemitismus. Das ist ein ganz anderes Thema. Also, was ich meine, längst hergestellt. Ob Gesetz mit Lubo gemacht wird, also wie auch die alten deutschen Staatsangehörigkeitsrechte waren. Deutscher ist man von Geburt. Und kann es nur ganz, ganz ausnahmsweise anders werden. Das haben sie in der Tat jetzt ein wenig geändert. Aber die Zusammenhänge sind so weit auch wieder nicht weg. Ein Recht hat man dort drauf allenfalls, und das nur bedingt, als einer, der auch hier geboren ist. Zwar nicht als Deutscher, sondern zum Beispiel als Türk, aber hier geboren. Wo man also schon alles Mögliche durchlaufen hat, wo man sagen konnte, na, da hat er eine Chance, Deutscher zu werden. Dann geht der Staat hin und sagt, jetzt macht er auch noch eine Prüfung, der Knabe. Nämlich, ob er wirklich ein Deutscher geworden ist. Da muss er zum Beispiel eine Prüfung machen über das Grundgesetz. Wenn du dort deutsche Grundschüler hinschicken gehst, die sich wahrscheinlich schief lachen, kriegen alle die Staatsbürgerschaft aber konnten. Nee, das stimmt nicht. Wenn hier jemand geboren ist, braucht er keine Prüfung ablegen. Und es geht auch nicht darum, dass wir hier länger, dass die Eltern hier länger gewohnt haben oder irgendwas, es ist ein reines, reines Recht der Ort der Geburt und nicht der ja, hier geboren, habe ich ja gesagt. Ja, ja, genau. Aber das hat nichts mit Prüfung zu tun und auch nichts damit, dass er schon länger hier lebt oder so. Ist aber wurscht. Der Sache noch passiert jetzt Folgendes. Der Staat sagt, es gibt eine Sorte Leute. Das sind die meinen. Die werden dadurch die meinen, dass ich die Flossen auf sie lege. Die werden nämlich mir zugeordnet per meiner Gewalt. Wer einen deutschen Pass kriegt, ist definitionsgemäß mein Bürger. Ist schon in dem Gesetz der Ausschluss von was anderem. Wenn nämlich ein Türke, der den Pass beantragt, gleichzeitig einen von der Türkei haben will oder hat, dann verliert er den deutschen Pass auch wieder. Der muss sich selber zu einem Ausschließlichkeitsverhältnis bekennen. Das hat aber jedem Staat großes Ende. Das würde bedeuten, dass in Frankreich auch die Volksgemeinschaft realisiert ist. So. Also ja, habe ich behauptet, ich rede hier über etwas, was überhaupt bloß in Bayern existiert oder was. Das ist das Verhältnis von Volk und Staat in kapitalistischen Nationen. So organisieren die das. Ich habe nirgendwo behauptet, es geht bloß um ein deutsches Verhältnis, was es woanders nicht gibt. Alle Staaten machen so, sonst wird es übrigens auch schlecht funktionieren. Und das Ausschließlichkeitsverhältnis machen alle auf. Es gab bloß eine Ausnahme, wo sie das mal nicht gemacht haben. Das war die Dettere. Da haben sie gesagt, das ist ein Staat, der hat definitionsgemäß keine eigenen Bürger. Das hat nicht der Staat selber gesagt, sondern das hat die BRD zu diesem Staat gesagt. Das sind nämlich alles meine. Und bis dahin, dass sie in der Hallstein-Doktrin gesagt haben, und andere Staaten, die nicht anerkennen, dass das ein Staat ist, der unberechtigt meine Bürger gefangen hält, mit dem haben wir keine Beziehungen. Hallstein-Doktrin. Das war die einzige Ausnahme und hat bloß ein Ziel, diesen Staat kaputt machen. Es war halt auch kein kapitalistischer. Ja, wie kannst du dann zwischen der Volksgemeinschaft und einem normalen Staat unterscheiden? Wenn das überall so ist, und ich meine, das ist dann was Besonderes. Weil jeder Staat seine Bürger so zu seiner Volksgemeinschaft macht. Jetzt geht die NPD hin und dreht was um. So macht der Staat die Leute zu seiner Volksgemeinschaft. Ziemlich zwangsweise. Die unterliegen alle seinen Setzungen, seinem Recht. Für die organisiert er alle Interessenskollisionen und so weiter. Das ist die Unterwerfung unter seiner Gewalt als, so geht es per Recht und Gesetz hier zu, was der Bürger verwandelt in seine Übersetzungen von was sich gehört und nicht gehört. Moralische Einstellungen und so fort. Die NPD dreht es um und sagt, alles das, was der Staat aus den Leuten macht, wie er mit Gewalt seine Volksgemeinschaft herstellt, mit seiner Gewalt, wäre gar nichts anderes als die Verwirklichung dessen, was die Leute als ihre Natur haben. Also der Staat ist nicht Resultat des gewaltmäßigen Zusammenfassens der Leute, die in dieser Gegend wohnen, sondern der Staat ist recht eigentlich gesehen Resultat der gemeinsamen Natur der Volksgenossen, die auf dem Gebiet hocken. Dann kann der Staat aber gar keine andere Aufgabe haben, als diese Gemeinschaft zu fördern und zu behaupten gegen alle anderen. Selbstbehauptung des Staates und des Volkes fällt dann absolut zusammen. Für den ist tatsächlich der Schutz des Volkes und die Durchsetzung des eigenen Staates genau das Gleiche. Dasselbe gibt es übrigens in einem anderen Staat auch, dezidierte als solches Programm, das wäre Israel. Also geht zum ersten Teil der Wurst, sonst mache ich dann mit den Demokraten wohl weiter. Also, wie kommt das Zeug bei den Demokraten vor? Lustig, wenn man es durchgeht, kommt überall dasselbe raus, sie haben die gleichen Maßstäbe und ein wenig eine andere Praxis. Wirtschaft hat einen nationalen Dienst zu liefern. Aber sicher. Bloß bei den sogenannten demokratischen Parteien deswegen gerade keine nationale Abschottung. Deutschland will nicht, dass die Konzerne anstatt der Nation verdienen. Sondern das Programm, auch mit Agenda 2010 und so weiter, geht darauf, dass die Nation durch die internationalen Konzerne verdient. Dass die ein Wachstum durch Benutzung des Weltmarkts zusammenkriegen, dass dadurch eine starke EU-Währung produziert wird, die dann als das Mittel der Nation in Anschlag gebracht werden können bei ihrer Durchsetzung. Der Erfolg der nationalen Wirtschaft, und der ist immer gedacht im internationalen Maßstab, weil da nimmt sie sich nämlich den Reichtum der ganzen Welt als ihr Material und nicht bloß das bisschen Publike, das unter dem unmittelbaren Herrschaftsbereich der Nation liegt. Also den Reichtum der Welt sich zum Mittel zu machen. Das ist der Dienst, den das Kapital an der Nation zu liefern hat. Für einen soliden Haushalt und auch für ein starkes Militär. Da wird nirgendwo ein Geheimnis draus gemacht. Da geht der Schröder hin und sagt, das ist notwendig, damit Deutschland seine Position, die es in der Welt errungen hat, behaupten und ausbauen kann. Wird überhaupt kein Geheimnis draus gemacht. Deswegen lauter Anstrengungen, das Kapital von seinen nationalen Schranken freizusetzen und grenzüberschreitend erfolgreich zu machen. Kaufen und Geldanlagen, um die ganze Welt eben als Quelle für den nationalen Erfolg zu benutzen. Und dafür ist aber die Potenz des eigenen nationalen Standorts ein sauwichtiges Mittel. Die Masse an Kapital, die hier in Deutschland zugange ist, die damit auf die Welt losgeht, das ist das Erfolgsmittel, die stellen die Wucht für die weltweite Konkurrenz um den Reichtum der Welt dar. Da sind Arbeitslose schlicht und einfach notwendig. Da sagt die Nation aber auch, dass mehr Beschäftigung von den Leuten besser wäre, weil es ja dann identisch wäre mit noch mehr Wucht des Kapitals. Mehr Beschäftigung, aber deshalb auch nicht wegen der Leute. Da sagen sie, ein Mittel der Beschäftigung ist, dass die Leute möglichst wenig davon haben. Das sagen Demokraten einfach so. Deshalb gibt es auch die Agenda 2010. Die Deutschen sind zu teuer für mehr Beschäftigung, ist ein offenes Credo aller demokratischen Parteien. Und da reden sie genauso national daher, erstmal wie eine NPD. Auf dem letzten CDU-Parteitag hat die Merkel gesagt, 5 Millionen Arbeitslose, diesmal nicht, sind 5 Millionen Schicksale oder so ein Scheiß, sondern 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch. Da steht die Nation auch auf dem Standpunkt, Arbeitsplätze müssten her, so viel wie nur geht. Aber eben nur rentable. Nur welche, die Mittel des weiteren Erfolgs des Kapitals sind. Und schon gar nicht Arbeitsplätze per Zwang gegen den Profit und auch nicht als Zwang gegen Leute, deren Aufgabe ist, Kapitalreichtum zu vermehren, nämlich Zwang als Arbeitsdienst unmittelbar. Dafür alles dafür tun, den Standort attraktiv zu machen. Also Verarmung der Arbeiter für Deutschland. der Maßstab des Vorankommens der Nation ist, wird offen und unausgeschminkt von denen ausgedrückt. Bloß sagen sie, und das Abschotten, dort andere Nationen sich nicht zum Mittel zu machen, des Verkaufens wie des Billigimportierens, damit das deutsche Kapital umso erfolgreicher zuschlagen kann, um damit selber Exportweltmeister zu werden, was ja gelingt. Das ist, ja, und jetzt kommt der Gegensatz zur NPD ein bisschen auf, das ist gerade Vergeigen der Interessen der Nation. Auch nicht, sie liefern den besseren Dienst an den Insassen, sondern auch der Punkt, die Insassen der Nation sind mit ihrer Armut und mit dem Programm der Verarmung mit ihrer Dienstbarkeit ein Mittel des Fortschritts der Nation und nicht die Nation hat den Zucker in den Arsch zu blasen. Der nächste Punkt des NPD-Programms. Schutz des Volkskörpers gegen Fremde. Das hat sich ja jeder zur Genüge mitkriegt. Das gehört sich unbedingt gewährleistet. Bloß für den vorher genannten ökonomischen Nutzen, den Fremde haben können, kürzlich ist auch wieder relativiert. Im Zeitalter der Globalisierung, in dem, wo der Staat sagt, Kapitalisten, nehmt euch die Welt vor, macht überall Reibach, das nur so scheppert, dann ist die deutsche Nation nämlich eine, die sich was leisten kann. Dafür soll alles die Grenze wechseln können. Sowohl Ware wie Geld, wie auch Arbeiter. Jetzt gibt es einen kleinen Witz bei Maschinen, bei Rohstoffen. Fragt keiner nach der Herkunft. Da fragt jeder nur, und was hat es gekostet? Bei Menschen ist aber das, auch in der ganz normalen Demokratie, die ganz entscheidende Frage. Das vorher zitierte Ausländerrecht. Da ist in der Demokratie die Scheidung zwischen In- und Ausländer ziemlich fundamental. Auch weiterhin, auch nach der letzten Gesetzesänderung. Da sagt er, die Scheidung meine oder von jemand anders ist ein ganz, ganz grundlegender Punkt. Inzwischen gibt es das Theater, wie geht man damit um, dass es welche gibt, die das nicht kapiert haben. Da denken es immer mehr junge Türken, die einen deutschen Pass gekriegt haben und haben ihren türkischen gar nicht abgegeben oder haben nachher auch noch einen türkischen beantragt. Daran merkt man schon, dass das Leute sind, sagen die Politiker, die mit der Staatsbürgerschaft berechnet umgehen. Die wollen sich doch glatt selber raussuchen, als was sie nachher auf der Welt sein wollen. Wenn es ihnen gerade besser passt als Deutscher, dann nehmen sie den Pass. Wenn es ihnen gerade besser passt als Türk, dann nehmen sie den. Also die haben sich gar nicht dafür entschieden, dass sie meine Untertanen sind. Und Rechte bei mir genießen die Leute, die meine Untertanen und sonst niemandes sind. Also müssen sie sich entscheiden an ihrem Pass. Ausländer oder nicht. Beides gibt es nicht. Und die Scheidung ist deswegen so fundamental, weil auch der demokratische Staat die Leute als Rohstoff der Nation sehr praktisch betrachtet. Ein Rohstoff, von dem alles abhängt. Sowohl wirtschaftlich, was kann an dem Standort mit deren Arbeit an Kapitalreichtum produziert werden. Und wo es ganz fundamental wird, als Material seiner politischen und militärischen Macht. Ein Soldat hat endgültig nichts mehr zu kalkulieren. Der hat sein Leben fürs Vaterland zu geben. Da ist mit wechselseitigem Dienst endgültig vorbei. Und von dem Standpunkt aus, dass auch in der Demokratie das ziemlich fundamental ist, ist demokratischen Politikern auch die Rechtsaußendiktion durchaus geläufig. Und so mancher erschrickt manchmal ein wenig, wie die da herreden, und es fällt ihm auf, dass das also ziemlich ähnlich klingt wie bei den Nazis. Es kommt sogar dieser Sprachgebrauch vor, wenn sie sich antifaschistisch geben. Dass die Ausländer dafür sorgen, dass das Volk hier so langsam aber sicher durch mich und er sagt sogar durch Rast ist, plaudert er offen aus und sagt, das wäre mit ein Problem, dass da rechtsradikale Stimmen kriegen können. Stoiber. Durch die Ausländer ist das deutsche Volk inzwischen durch mich und durch Rast. Der Rüttgers hat, als damals das Theater aufkam mit es fehlen qualifizierte Leute, zum Beispiel EDV-mäßig, sind sie gleich draufgekommen, der Schlager EDV ist Internet, also brauchen wir Greencards für Inder. Hat der Rüttger gesagt, als Standpunkt gegen diese schon wieder fortschreitende Verrassung des deutschen Volkes, Kinder statt Inder. Hat er richtig für den Wahlkampf gedichtet. Also, auf der einen Seite alles geläufig, dass diese Trennung notwendig ist, dass was Völkisches an den Leuten ein brauchbares Mittel und ein notwendiges Mittel an ihrem Dienst als Rohstoff des Erfolgs der Nation ist, alles unterschrieben. Bloß wegen dem ökonomischen Nutzenkalkül das etwas anders aufmachen als die NPD, weil sie nämlich gar nicht den Erfolg der Nation im Argen sehen, sondern das sehen, was die Nation von dem, wie sie ihre Ökonomie organisiert hat. Dass sie nämlich mit den ökonomischen Erfolgen auf der Welt durchaus was putzen kann. Dass sie sogar im Verein mit Europa inzwischen ein Ausmaß an militärischer Macht gewinnt, dass sie inzwischen eingreifen kann, dass sie auf der ganzen Welt Ordnungsfunktionen, also erhebliche Rechte gegenüber anderen Nationen hat. Dass dafür das Volk auch im Verhältnis zum Ausland ein Mittel ist. Da sagen sie, muss man diesen völkischen Absolutismus relativieren. Diese Relativierung ist an der Ecke der ganze Unterschied. Und da kommt sie ausgerechnet bei den Figuren mit ihrer Relativierung ideologisch ins Schleudern oder mit denen in Kriegsfuß, die sich auf der anderen Seite als die Musterexemplare deutschen Volkstums immer gerieren. Das sind namentlich die Bauern und die Gastwirte. Mehr NPD-anfällig und reaktionärer als die Bauern ist kein Stand hierzulande. Und mehr rumschwadroniert, dass beim Adolf noch die Straßen sicher waren, als beim Gastwirten wird auch nirgends. Bei denen laufen sie mit dem Zeug ideologisch gegen die Wand. Praktisch sind die gar nicht Nutznießer von der Relativierung, die Demokraten machen. Bei den Bauern schaffen nämlich die Ausländer als Erntehelfer und die Gastwirte haben inzwischen fast bloß noch arme Schlucker aus dem Ausland, die noch ärmere Schlucker sind als Deutsche, als Kellner und sonstige, die sie ausnehmen. Das ist ein kleiner Hintertreppenwitz und der Geschichte. Der nächste Punkt der NPD-Kritik, Anti-Imperialismus. Die These deutsche Souveränität kontra US-Dominanz. Aber hallo, aber immer. Ein inzwischen ziemlich unverhohlen erklärtes Ziel deutscher Außenpolitik. Bloß, jetzt kommt die Differenz, einstweilen auf jeden Fall unter Einschluss des Bündnisses. Man kann nicht einfach die Amerikaner zum Feind erklären, solange man das nicht durchstehen kann. Aber aus der gewachsenen Verantwortung, die die Republik sich inzwischen erworben hat. Wir verteidigen Deutschland inzwischen am Hindukusch, hat der deutsche Verteidigungsminister gesagt. Wir entscheiden, wie wir zu kriegen, was der Geier wo auf der Welt steht, zum Beispiel zum Irakkrieg. Diese nationale Verantwortung, die müssen wir wahrnehmen und die gebietet uns an der richtigen Stelle auch die Distanz zu den Amis aufzumachen. Unsere gewachsene Verantwortung ist nicht identisch, einfach auf fremden Befehl irgendwo was zu unternehmen. Also die nationale Emanzipation von der US-Dominanz ist ein erklärtes Ziel der deutschen Außenpolitik. Aber immer mit Bezug erstens auf Europa, weil die eigenen Mittel dazu etwas beschränkt, und zweitens unter Rücksicht auf die eigenen Mittel und Möglichkeiten, also was man tatsächlich gegen die Armee sich erlaubende durchsetzen kann, und sogar so weit zu sagen, um da Fortschritte zu machen, um unabhängiger zu werden, um auf der ganzen Welt selber alles Mögliche anrichten zu können und nicht nur dort, wo die Amis sagen, da wäre es angesagt. Dafür muss man, solange man noch nicht ebenbürtig quasi ist, das alte Bündnis glatt noch benutzen, um die Politik der Emanzipation gegen die Amis mit ihrer Hilfe erfolgreicher zu machen. Es ist ein gewisser Eiertanz der deutschen Außenpolitik. Und aus dem Grund sagt dazu gerade die NPD, es wäre nicht Souveränität. Dabei ist ihr Ziel die absolute Souveränität gegenüber anderen Nationen und auch gegenüber den Amis. Bei den Demokraten das Identische. Bloß der Weg dahin, sonst, der geht nicht einfach in der Feindschaftserklärung. Der geht in der Benutzung. Also, nur ganz kurz diese drei Dinge aufgeführt. Es sind lauter Punkte, wo die Demokraten die NPD-Maßstäbe hinsichtlich einer nationaldienlichen Ökonomie, eines brauchbaren Volkes als Ressource des Erfolgs der Nation, als Mittel eines starken Staates, wo sie diese Maßstäbe teilen. Sie aber ein wenig unterschiedlich zu dem, wie es die NPD gern hätte, verfolgen. Also, an der Stelle schon mal. Wenn beiden gemeinsam ist, der Demokraten und der NPD, dass Staat und Wirtschaft die Leute, die unter ihrer Fuchtel leben, als ihre Ressource haben, also als Diener an den Staatsinteressen und an den kapitalistischen Wachstumsinteressen, dann ist es wirklich kein Wunder, dass die Demokraten die NPD nicht kritisieren können. Sie müssen in ihrer Kritik nämlich ihre eigenen Maßstäbe angreifen. Sonst geht sie nicht. Es ist der Witz aber noch, dass nicht nur oben, also bei den Politikern, sondern auch unten die Leute. Der normale deutsche Volksgenosse mit diesen kurz dargelegten Maßstäben ziemlich intim ist. Ich will sagen, die Demokratie, so wie sie ihre Maßstäbe inszeniert, so wie sie sie aber auch ideologisch vorführt und rechtfertigt, die ist deshalb der Nährboden für die NPD. Die NPD macht ja überhaupt nichts anderes, als sich auf die Maßstäbe zu berufen, die in der Demokratie verehrt werden, die als das Höchste gelten. Und dabei prangert sie Halbherzigkeit und Verrat der Politik an, weil die Maßstäbe nicht umstandslos gelten. Die Methode ist dann saubillig. Da geht die Merkel hin und sagt, Arbeitslose sind was Unpatriotisches. Sagt sie einfach. Macht also von dem Elend der Leute, von dem wie sie betroffen sind, als von ihrer Revenuequelle abgeschnitten, gucken, wie sie überleben können, macht sie ihr Verhältnis zum Vaterland auf. Ja, dann hat es die NPD leicht zu sagen. Und? Schmeißt du vielleicht die Ausländer raus? Nein. Also meint sie es gar nicht ernst, dass alles bloß den Maßstab hat, wie dient zum Vaterland. In der Politik heißt Multikulti gescheitert. Das sagen heute, ja durch die Bank weg, die demokratischen Parteien inzwischen bis zum Grünen. Wir haben uns da vergaloppiert, heißt bei denen. Da sagt die NPD einfach, ja, wir haben das schon immer gesagt, wir müssen uns da gar nicht umstellen. Jetzt gibt es nach dem alles trotz noch ein paar weltfremde Leute, vor allem Wahlforscher. Und die fragen dann, wer ist anfällig für rechtes Gedankengut? Ist lustig. Da brauchen Sie gar nicht nachgucken, was das für ein Gedankengut ist. Was das mit zu tun hat, was in der Politik den Leuten vorgedacht wird, was unten deshalb auch nachgedacht wird, welche Maßstäbe in der Nation eigentlich gelten, die dann das Gedankengut einhergeben. Sondern die Frage, wer ist dafür anfällig, ad personam? Als ob es sowas gäbe, wie, sagen wir mal, Faschisten gehen oder sowas. Als gäbe es irgendwelche Figuren, wo das neonazi-faschistisch soll oder sowas, so in ihrer Natur wäre, dass er das rechte Wahlkreuz so fast was ähnliches wie ein natürliches Resultat wäre. Dann werden sie ziemlich lustig. Das Erste, was sie rausgekriegt haben, ist, dass die NPD nicht von 107-jährigen SS-Opas gewählt wird. Also nicht alte Nazis wählen die NPD, das wäre ja ein Wunder, da könnten sie die Prozentzahlen gar nicht zusammenkriegen, weil davon gibt es einfach noch zu wenig Überlebende. Sondern die kommen glatt drauf, dass die NPD auch von jungen und besser gestellten Schichten gewählt wird. Ist jetzt komisch. Doch allem, was ich erzählt habe, wenn rationell, ist ja einigermaßen klar, dass das Wählen von NPD nie im Leben eine Frage von irgendeiner Schicht sein kann. Sondern es ist eine Frage, wie du dir dein Urteil über die Welt zurechtzimmerst. Wenn man die nationalen Maßstäbe, die alle demokratischen Parteien in die Welt setzen, denen sie sich verschrieben haben, denen sie zum Erfolg verhelfen wollen, als die nimmst, auf die es ankommt und sonst gar nichts, und im Gelingen dieser Maßstäbe die einzige Möglichkeit, dass du zurechtkommen siehst, ja, dann kannst du auch schnell den Übergang machen und kannst sagen, und die setzen sie gar nicht durch. Zack, machst du dein Kreuzel an der falschen Stelle. An der falschen Stelle jedenfalls vom Standpunkt von Chili und Konsorten. Auf der anderen Seite. Sie haben herausgekriegt, dass die sogenannten sozial Schwachen das wichtigste Klientel der NPD heutzutage ausmachen. Also doch eine Frage der Schicht, oder wie? Also bleibt nur ein Punkt zu überlegen über den Zusammenhang von sozialer Armut und Nationalismus und der Rolle als Wasser auf die Mühlen der NPD. Der Stoiber hat es mal ganz locker gemacht. Auch sehr lustig. Nach den Wahlerfolgen der NPD in Sachsen hat er gesagt, ja, das ist doch ganz einfach. Die SPD ist schuld an Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosen sind Klientel der NPD. Also ist die SPD schuld am Erfolg der NPD. Also behauptet er, Arbeitslosigkeit ist das Argument, NPD zu wählen. Hat er sich auch nicht selber überlegt, ist ein uralter Karlauer aus der neueren Geschichtsschreibung, kennt man aus alten Sachen zur Weimarer Republik. Auch da hat es ja schon geheißen, die gigantischen Massen an Arbeitslosen, die übrigens weniger waren als heutzutage, die waren der Nährboden, auf dem der Faschismus seine Erfolge feiern konnte. Also, der Sache noch, aus dem Fakt Armut folgt erstmal gar nichts. Das kommt immer sehr drauf an, was man sich für einen Reim drauf macht. Und sich einen Reim drauf machen, gibt es genug Angebote, auch sich einen falschen Reim drauf zu machen. Der beste Reim wäre, sich zu überlegen, wo kommt es überhaupt her. Welche Interessen bringen sowas zustande und so weiter. Das ist mir eben 0, nix. Beim Kapitalismus mit seinem systematischen Umgang mit den Leuten. Da bist du ganz fix bei dem Punkt, dass es in diesem System schlicht und einfach eine Notwendigkeit ist, dass die Leute bettelarm sind. Jetzt gibt es aber andere Deutungen, die kann sich der Mensch auch zulegen, und das machen sie leider Gottes in viel größerer Anzahl. An Armut ist die Globalisierung schuld. An Armut ist die Regierung schuld. An Armut ist die internationale Konkurrenz schuld und so fort. Lauter Sachen, wo du dir das einleuchten kann, dass es wie es ist sein muss und nicht viel anders sein kann. Bloß, betrachtest du jetzt den ganzen Mist durch die nationalistische Brille, nur wird ein bisschen was anders draus. Das Volk. Das ist eine organisierte Menschenmenge, die der Staat für seinen Zugriff sich zurechtgemacht hat, für die Benutzung, für seine Ambitionen, für sein Wirtschaftswachstum, für seine Macht. Und scheidet es deshalb vom Rest der Welt ab. Daraus macht die nationalistische Brille oder der Mensch, der von seinem Deutschland was hält, das genaue Gegenteil. Der nimmt nämlich seine inländische Beschlagnahme als Ressource durch den Staat als ein Vorrecht, indem er nichts anderes macht, als den Unterschied, den der Staat zum Ausländer macht, in was Positives zu übersetzen. Nämlich, im Unterschied zu dem darf ich hier sein. Habe ich ein Recht, in dieser Ökonomie mir Arbeit zu suchen, auf den Ämtern mich rumzutreiben, wenn ich gerade keine gefunden habe, auch dann ein armes Würstel beim Sozialstaat zu sein und so weiter. Im Unterschied zu denen, die das nicht als Recht haben. Da sucht er sich für diese Brille in ähnlicher Weise wie die NPD bei ihren Bebilderungen sein Beleg. Ausländer machen die Drecksarbeit. Die hausen in Scheißwohnungen und in Elendsquartieren. Dazu genießt das hauseigene Fußvolk des Staates im Unterschied zu dem fremden Strandgut eine ganze Menge Privilegien. Sollte es zumindest. Von dem Standpunkt ist die gleiche Klassenlage, also das gleiche Betroffensein von Machenschaften von Staat und Kapital, absolut ignoriert. Jetzt ist mit der Agenda 2010 die Verarmung richtig im Staatsprogramm. Jetzt kommt dem nationalistischen Abstandsgebot, was sich der privilegiert dünkende Deutsche immer zurechtpinseln will, kommt ein wenig sein Material abhanden. Plötzlich sind Inländer Hartz-IV-Opfer, plötzlich sehen die sich ungefähr so behandelt, wie er sich vorher gedacht hat, dass es bloß ein Ausländer zukommt. Also, dieser Blickwinkel kommt bei der NPD vor. Ach nee, sonst weiter. Dass er sagt, deutsche Arbeitslose sehen sich plötzlich in einer Lage wieder, die sie von den Ausländern nicht mehr unterscheidet. Es ist lustig, jetzt machen sie nicht den Schluss drum, also haben beide dasselbe Argument und dieselben Gründe, gegen die Scheiße anzutreten. Sondern es ist der letzte Beweis dafür, dass die gängige Politik gegen ein deutsches Recht verstößt. Nämlich, dass er diese Differenz sich gefälligst einbilden und bebildern kann, der Deutsche. Dass er wenigstens ein wenig anders behandelt wird. Was gültig bleibt für jeden Deutschen, ist die Differenz in seinem Rechtsstaat. Er hat alles das, was mit ihm anstellen wird, kann ich immer noch übersetzen als sein Recht. Er hat ein Recht auf Hartz IV. Der Ausländer hat nicht mal das. Eigentlich. Er hat ein Recht auf hier bleiben dürfen, auch wenn es ihm scheiße geht. Er hat ein Recht, das bevorzugte Material der Dienstbarkeit gegenüber diesem Staat zu sein. Und jetzt merkt man auch, wie dieses Multikulti-Zeug ein Stück weit zusammenhängt mit Hartz IV. Ich will nicht sagen, dass die ganze Erklärung ist, aber ein Punkt bleibt auf jeden Fall. Es ist der letzte sozialstaatliche Dienst dieser Politik an seinem Volk, dass es sich diese Differenz noch zugute halten kann. Dass die reine Differenz im Dasein als Rechtssubjekt. Alles, was mit mir angestellt wird, habe ich als Recht und der Ausländer gefälligst als Nichtrecht. Das ist also der letzte Dienst, der sicher bleibt bei allem Sozialabbau. Und dort drüber gilt für Nationalisten, aber auch nur für die, dass die Verarmung, die Feindseligkeit gegenüber Ausländern ordentlich anstachelt. Das Problem ist, dass die Anzahl der Leute, die nicht Nationalisten sind, verschwindend gering ist. Muss ich leider sagen, dass der größte Teil von denen mir sogar persönlich bekannt ist. Auf diesen Punkt, auf diesen letzten Punkt, zielt die Kupplung der NPD-Parole. Hartz IV, Multikulti, Schnauze voll. Es geht nur auf den einen letzten Punkt, den jeder Nationalist festgehalten haben will. Zumindest als Rechtssubjekt, wenn auch sonst als der letzte Arsch der Republik und nicht anders aussehend als jeder verarmte Türke. Unterscheidet er sich sehr prinzipiell von dem. Nämlich er ist ein berechtigter Deutscher. Und das will er dann gefälligst umso heftiger ausgepinselt und vorgeführt haben. Das ist ein Fehler, den jeder Nationalist macht, weil die Umkehrung davon ist die Wahrheit, was mit ihm passiert. Es ist das pure Bekenntnis, nichts anderes sein zu wollen, als der dienstbare Depp von Staat und Kapital. Das ist der eigentliche Hammer in dem Zeug und da legen alle Demokraten den höchsten Wert drauf, dass es theoretisch sind. Die Differenz zur NPD ist, sie verspricht das auch noch praktisch zu organisieren. Dass das Leben in gar nichts anderem mehr besteht, als in dieser Sortdienstbarkeit. Darin liegt wieder die Differenz. Also, das Problem der Demokraten. Mit ihrem ganzen Verarmungsprogramm stacheln sie bei den Nationalisten, die sie wollen und diese als solche deagitieren und herrichten. Bild-Zeitung macht nichts anderes als Nationalismus anstacheln. Bei denen stachelt sie richtig die Grundlage eines NPD-verwalteten Nationalismus an. Stachelt an, lieber die Rechtsausleger zu wählen. Aber die Kritik nicht so leicht zu haben. Wenn es eine wirklich ist, dann in der Tour, wie ich es heute versucht habe. Damit sind aber Ihre ganzen schönen Maßstäbe, die Sie den Leuten aufs Auge drücken wollen oder diese abrufen wollen, sagen wir mal lieber, mitkritisiert. Geht nicht. Bloß eine Hinnahme des NPD-Erfolgs geht auch nicht. Weil der NPD-Erfolg ist ein Stück weit ein Angriff auf die demokratischen Parteien und auch ein Angriff auf den von Ihnen zurechtgelegten und gemachten nationalen Erfolgsweg. Geld und Macht durch Internationalisierung des Kapitals in Gang zu setzen, ist der von Ihnen gewählte Erfolgsweg der Nation. Dagegen ist die NPD in Angriff. Also hinnehmen geht es ja ohne weiteres auch nicht. Also gibt es nur eins. Das, was die Demokraten dann ganz schnell hinkriegen, sehr rechtsradikalmäßig, dann verbietet man es einfach. Das, was die Demokraten am besten können, ist dann fällig. Abweichende Auffassungen werden nicht kritisiert, sondern kriminalisiert. Es hat aber was Lustiges, wie sie den Übergang machen. Der Mündefering hat noch den Erfolgen der NPD bei Wahlen, der Tagesschau sogar gesagt, verantwortlich für die, also nachdem der Stoiber gesagt hat, die SPD ist schuld am Erfolg der NPD. Arbeitslosigkeit, SPD, Arbeitslosigkeit, NPD. Zack, kurz plus SPD, NPD. Hat er gesagt, verantwortlich für die Erfolge der NPD sind allein die Wähler. Niemand hat das Recht, aus Protest die Rechtsradikalen zu wählen. Also man kann falsch wählen, hat er gesagt. Bei Wahlen ist nicht einfach bloß ein Ergebnis, sondern ein passendes Ergebnis verlangt. Wie kriegt man das denn jetzt hin? Das ist die Forderung, die Leute am Wahlsonntag als die Opfer von dem, was Staat und Kapital anrichten, zum Kreuzelmachen gehen, die haben sich dann beim Kreuzelmachen gefälligst loyal zu verhalten. Wer der SPD die Agenda übel nimmt, der muss dann halt CDU wählen, weil der die Agenda 2010 ja noch viel zu wenig ist. Und wer sich an die Vorgabe nicht hält, der begeht ein Unrecht. Weil man aber in der Demokratie nicht einfach die Wähler verbieten kann, oder auch nicht hingehen kann und sagen, so passt auf, ihr kriegt schon ausgefüllte Wahlzettel, damit das Ergebnis noch erstimmt. Dann wäre es zwar eine Wahl, aber es gäbe halt nichts zu wählen. Dann werden halt schlicht und einfach die Parteien verboten, die nicht gewählt werden sollen. Die Auseinandersetzung darum, ob es rechtens ist, die zu verbieten, ob die sich gehören oder nicht gehören, findet konsequenterweise dann auch nirgendwo auf dem Feld statt, über das ich jetzt geredet habe, sondern nur in dem Feld, was zwischendurch mal als Einwand kommen ist, die aber kein Einwand waren. Die finden nur auf dem Verhältnis auf einer Ebene statt, nämlich das Verhältnis der Nation zu ihrer Vergangenheit. Was die NPD will, wie ihr Programm aussieht, kann es sauber darüber diskutieren. Aus vorher schon genannten Gründen. Aber dass die NPD nicht hingeht und sagt, das Dritte Reich war ein gigantischer Verbrecherstaat und indem man sich dazu bekennt und es verurteilt, beweist man, wie sauber der neue Staat ist. So geht nämlich der neue deutsche Nationalismus. Dass die diesen Zirkus nicht mitmachen, daran wird alles aufgezogen. Hier ist eine echte Differenz im ideologischen, im streng ideologischen Sinn zugange. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Auschwitz-Lüge als kriminellen Akt darstellen. Den Adolf nicht gnadenlos verurteilen. Das Verhältnis der deutschen Geschichte nicht machen, als ein Verbrecher hat das deutsche Volk verführt. Sondern das, was übrigens solche Nationalisten an locker drauf haben, noch alles schlecht beim Adolf war nicht, der hat die Autobahn gebaut. Das als das entscheidende Urteil über das Dritte Reich zu haben, dieses ganze Zeug ist der einzige Punkt, der ihnen gegenüber aufgemacht wird und an dem sie kriminalisiert werden. Auch da nicht eine Kritik, wie kommt ein Nationalist auf so ein saudums Urteil, bis hin zu dem Punkt sogar zu behaupten, Auschwitz hätte es nie gegeben. Es ist der Punkt, dass die deutsche Nation nach dem Krieg einen Nationalismus in die Welt gesetzt hat, der war schweinekompliziert. Sie waren die Kriegsverlierer. Sich einfach auf den Standpunkt stellen, na dann müssen wir das, was der Adolf nicht geschafft hat, aufs Neue versuchen zu erreichen, ging nicht. Das Land war ja schließlich besetzt. Der Weg zurück in eine Weltgeschichte, in der man wieder was zu sagen hat als deutsche Nation, war ihnen auf eine einzige Tour eröffnet und die haben sie aber hallo wahrgenommen. Der Weg hieß einfach, wir sind schlicht und einfach das Gegenteil von dem, was der alte Staat war. Das beweisen wir dadurch, dass wir hemmungslos alles zum Verbrechen erklären, was dort stattgefunden hat. Bloß war der Rechtsvorgänger dann natürlich auch nicht einfach ein deutscher Staat. sondern es war eine ziemlich eigentümliche Konstruktion. Es war nämlich ein Verbrecher, eine Person. Bei dem Adolf-Film haben sie wieder gesagt, darf man Adolf Hitler als Mensch darstellen? Da merkt man, wie die Konstruktion gibt. Der hat es geschafft, die guten Deutschen in eine verbrecherische nationalistische Politik hineinzuziehen, in der ganz grauenvolle, singuläre Verbrechen stattgefunden haben, der wir uns alle schämen, wie sonst überhaupt keiner kann. Wenn wir aber die größten Schämer über unsere Vergangenheit sind, dann kann uns niemand vorwerfen, dass wir heute noch so etwas Ähnliches wären, wie wir damals waren. Der Fortschritt, ich will es ganz kurz machen, weil in 3 Wochen haben wir das Thema 60 Jahre Kriegsende, ich will es ein bisschen ausführlicher darstellen. Der Fortschritt heutzutage ist sogar, dass ein Fischer in die UNO geht und sagt, weil wir genau über unsere Verbrechen Bescheid wissen und sie verurteilen, sind wir die Besten, die andere Staaten da noch beurteilen können, ob ihr Tun und Handeln rechtens ist oder nicht. Also sind wir gerade mit unserem Kotau und dem Bekenntnis zu Auschwitz die berufensten Vertreter anderer Staaten unter einen Ordnungsgesichtspunkt deutscher Natur zu subsumieren. Da sieht die NPD als gestandener Nationalist ein Riesenproblem. Weil ein gestandener Nationalist liebt sein Vaterland. Und dann fragen sie glatt, wie kann man ein Vaterland lieben, über das man das Urteil hat, es war der größte Verbrecher aller Zeiten. Also können so ein Zeug bloß Leute in die Welt setzen, die ihr Vaterland gar nicht lieben, sondern die bloß eins im Sinn haben, es niederzumachen. Das heißt bei der NPD, wir wehren uns gegen die moralische Selbstvernichtung unserer Nation durch die einseitige Schuldzuweisung zulasten Deutschlands, die Aufwertung des Landesverrats und die Verherrlichung aller alliierter Kriegsverbrecher. Da sagen sie, erstens, andere Nationen sind frei stolz auf ihre Vergangenheit und sie stehen der Nation zu. Andere Nationen haben neben dem, wo sie stolz drauf sind, auch lauter Sachen, wo man ihnen sagen muss, da müsst ihr euch schämen. Zum Beispiel die Alliierten für die Bombardierung Dresdens. Also haben wir gefällig dasselbe Recht. Auch da sagt die CDU auf der anderen Seite, wir haben Anrecht auf unseren Patriotismus. Und Junge Union da sagen sogar auf Nationalismus. Bloß diese alte Tour wollen sie beibehalten. Auschwitz ist von uns zu betrachten als verabscheuenswürdig und damit der alte Staat. Und wir sind deshalb aus diesem Grund heute der Bessere und sind stolz nicht auf die Vergangenheit, sondern auf das, was wir heute sind. Auch hier kommen sie sich immer näher. Das, was die NPD als letzten Aufhänger für diese solche Debatte gemacht hat, ist der Gedenktag in Dresden. Und den haben nicht die NPDler erfunden, sondern den haben die Demokraten erfunden. Nicht nur Auschwitz ist ein Verbrechen, sondern wir gedenken auch der vollkommen unnötigen, gigantischen Opfer des alliierten Bombenkriegs, namentlich in Dresden, wo der Krieg schon fast rum war. Also, wir haben schon den Übergang dazu gemacht, dass wir nicht nur die Beklagten der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs sind, sondern uns schon ein Stück weit selber in die Position des Anklägers schwingen können. Und das war eine gigantische Steilvorlage für die NPD. Also noch in der letzten Zurückweisung der NPD ist eine Identität in den Maßstäben zugange. Sogar an dem Punkt der Vergangenheitsbewältigung, weil sie das schon aufmachen. Nicht nur wir haben früher Verbrechen begangen, andere auch. Von wegen so singulär, naja. Also, Schluss draus. Der Streit dieser beiden Lager wird lustigerweise umso erbitterter, je näher sie sich in der Pflege ihres, sorry, auf demokratisch Patriotismus in der Sache kommen. Also, so nah in ihren Ideologien, in ihren Maßstäben, dass der Streit nur noch auf die letzte Gewaltfrage geht, dürfen die überhaupt noch sie spüren. Das ist der Grund, dass Verbot immer dringlicher wird und von Kritik weit und breit nichts, aber Nullo zu sehen ist. Soweit erstmal. War lang genug. Also, was gibt es an Einwänden? Zum Praktischen kann ich noch hinzufügen. Mein Vortrag soll da zeigen, es ist nicht wahr, dass man die NPD nicht kritisieren kann. Es ist auch nicht wahr, weil es noch keiner richtig probiert hat. Ein Mensch, der an der NPD was Gutes findet, also ein NPD-Wähler, ein bisschen ein Rechtsradikal, wenn er denen gleich mit Baseballschläger gegenübersteht, zu kritisieren in dem Punkt, hey, was soll das gut sein für dich? Was willst du davon haben? Taugt das was für dich? Man muss bloß auf eins einzig klar machen. Die Kritik, wo du ihn wirklich von was abbringen kannst, ist nicht zu haben, ohne dass du die bei demokratischen Leuten und in der demokratischen Öffentlichkeit durchsetzten Maßstab, was sich gehört, worauf es ankam, wie sich der Mensch einzutieren hat, wofür er gut ist, was ihm zusteht und nicht zusteht, mitzukritisieren. Ohne das alles niederzumachen, dass es für die Leute nichts taugt, konnte die rechtsradikale Überzeugung auch nicht niedermachen. Sondern ihr allenfalls sagen, da wirst du nicht gut mit angesehen. Und das relativiert sich heutzutage immer mehr, dass man da nicht gut mit angesehen ist. Also, will man die kritisieren, von ihrem Zeug abbringen, kommt man nicht umhin, die kapitalistisch-demokratische Gesellschaft mit in Grund und Boden zu kritisieren. Anders ist das nicht zu haben. Ein Loblied der Demokratie kann aus dieser Faschismuskritik ihr Lebtag nicht werden. Ich würde mal kurz auf die Sinn, du bist jetzt komplett überhaupt nicht auf irgendwie Antisemitismus eingegangen, was ich ja schon als auch einen zentralen Moment der Ideologie der NPD begreifen würde, die sich ja schon auch hier positiv auf den historischen Faschismus in Deutschland bezieht, dass ein zentraler Moment, würde ich ja sagen, der Antisemitismus war und irgendwie die immer schnelle Vernichtung von Protestfiguren und Juden in der Spur. Und also bist du gar nicht drauf eingegangen, finde ich ein bisschen seltsam. Und da würde ich dich in dem Zusammenhang dann, also erst fragen, warum du darauf nicht eingegangen bist und zweitens, wie du das einordnen wirst, also die Vernichtung von eben 6 Millionen Menschen, was ja die Vernichtung von ganz, ganz zentralen Humankapital aus kapitalistischer Logik ja auch ist. Gibt es übrigens genau das als Kritik. Wie du das einordnen würdest in die Argumentation, die du gebracht hast, nämlich, dass der bürgerliche Staat heute eigentlich mehr oder weniger darauf und dran ist, das umzusetzen, was die NPD eigentlich will, aber nicht so ganz macht. Also im Moment, wie die Shoah, widerspricht er doch grundsätzlich kapitalistischen Logiken. Richtig. Der Vernichtung von Humankapital. Widerspricht er. Bloß, Rückfrage. Wo hast denn du im NPD-Programm den Antisemitismus gefunden? Ich muss auch zugeben, ich habe das NPD-Programm noch nicht gelesen. Ich weiß halt, wie die NPD, ich denke auch, dass die NPD im offiziellen NPD-Programm auch kein wirklich positiver Bezug auf den historischen Faschismus in Deutschland so dasteht. Nur kenne ich natürlich trotzdem Auftritte von NPD, auch die muss ich kennen, von Flugblättern. Ich kenne die Zusammenarbeit der NPD mit freien Kameradschaften. Und dieses ganze Spektrum spricht schon sehr dafür, dass da der Antisemitismus der zentrale Punkt wird. Wie gesagt, der positive Bezug auf den Nationalsozialismus schon auch eine zentrale Rolle spielt. So, ich will mal versuchen, deine Frage ein Stück weit aufzunehmen. Erstens, es gibt natürlich schon beim Faschismus eine Erklärung zum Antisemitismus. Auschwitz ist nicht eine unmittelbare Notwendigkeit, das war schon ein Stück weit bei den deutschen Faschisten der Wahn. Die polnischen Faschisten hatten es nicht im Programm, die alle umzubringen, die Ithaker auch nicht. Die NPD. Deswegen stellt es jetzt in den zentralen Moment des deutschen Nationalsozialismus dar. Deswegen ist auch der deutsche Nationalsozialismus. Ja, mit dem zentralen Moment. Da musst du aufpassen. Ich sage dir Folgendes. Dass das das zentrale Moment ist, kommt aus einem einzigen Punkt. Dass der einzige Vorwurf, das ist der Hammer, der dem Faschismus gemacht wird. Nee, es gibt zwei. Zwei Vorwürfe, ernsthafte Vorwürfe gegen den Faschismus gibt es. Krieg verloren, ist der eine. Juden umgebracht, der andere. Keine andere Kritik am Adolf gibt es. Das Volk wird sehr davon ausgenommen, das wäre verführt gewesen. Wenn du mit Alten redst, was kommt immer zu dem Zeug hin? Erstens, am Anfang haben wir ja gedacht, er gewinnt den Krieg. Zweitens, das von Juden haben wir nicht gewusst. Oder lauter Faschisten waren es, das von Juden haben wir nicht gewusst. Warum habt ihr nichts dagegen gemacht? Ja, weil wir nicht konnten, wir waren ja unterdrückt. Merken Sie gar nicht, dass ich das unmittelbar weiß, ne? Wenn Sie von Juden nichts gewusst haben, hätten Sie ja gar keinen Grund gehabt, was dagegen zu unternehmen. Wenn Sie gedacht haben, wir gewinnen den Krieg, erst recht keinen Grund, was dagegen zu unternehmen, weil fürs Krieg gewinnen waren Sie ja. Also beißt sich's. So, jetzt hat die Nation aber beschlossen, dass diese Kritikpunkte, vor allem Auschwitz, den Kernpunkt hergeben, wie die Nation heutzutage sich beweist, als ein moralisch einwandfreies Konstrukt. Dieses unglaubliche, drum als singulär bezeichnete Verbrechen. Das ist das, wo man sich mit Abscheu wenden muss. Das ist etwas, hat kein anderer Staat hingebracht. Übrigens alles Lügen. Massenweise Leute umbringen ist sowas Scheißnormales bei Staaten. Die sind dermaßen rücksichtslos gegen die Leute. Kennen die keine Verwandten, wenn sie so ein Programm mal aufgemacht haben. Ob das die Türken mit den Armenen waren und was der Geier wäre. Oder die Amis mit dem Vietcong. Alles wurscht. Aber das ist der Kernpunkt, zu sagen, das ist was so Einzigartiges. Das gehört eigentlich überhaupt nicht zu einem Staat. Das ist das Verbrechen schlechthin. Und das ist in Deutschland passiert und darum ist unser Abscheu davor und unsere Beurteilung an die größtmögliche, die es die ganze Welt denken kann. Das ist der Ausweis der moralischen Qualität dieser neuen deutschen Nation. Drum ist der Ausweis, die NPD zu beurteilen, als was Böses, auch genau da aufgehängt. Drum gibt es über die NPD gar nichts anderes zu sagen, als die sagen gar nicht, dass das das Böseste war, was die Welt je gesehen hat. Die gehen glatt hin und wollen das singulär anstreichen. Wollen sagen, naja, in Ordnung war es nicht, sagen manche NPD-Funktionäre. Aber andere Staaten haben auch ihren Dreck am Stecken. Da fangen sie an aufzuzählen, am liebsten Stalin. Das ist wieder was ganz anderes, als zu sagen, so, wieso ist ein Faschist auch ganz schnell ein Antisemit? Übrigens noch nicht, warum bringt er sie um? Den Standpunkt sind es Ressourcen. Gibt es als, jetzt sage ich mal einfach so hinaus, als faschistische Kritik am Faschismus? Also, Antisemitismus ist eine Sache, die der von seinem Volkswahn aus so hinkriegt. Der Mensch hat von Natur aus was an sich, was ihn in die völkische Gemeinschaft bringt. Das Zusammengehören mit den anderen Ureinwohnern eines Staatsgebiets ist seine ureigene Eigenschaft. Kannst sogar den Übergang dazu machen und kannst sagen, Rasse. Heutzutage steht man so genetisch bedingt. Was heutzutage alles genetisch bedingt ist, stand es ja sowieso auch manchmal Bauklötzer. Aber das ist seine ureigene Eigenschaft als Angehöriger dieses Volkes. Das hat jeder Mensch auf der Welt, weil jeder Mensch irgendwie Angehöriger eines Volkes ist. Dass diese seiner Natur zu ihrem Recht kommt, ist bei jedem Volke Selbstverständlichkeit. Deshalb hat es auch Recht auf den Staat. Staat als Staatsbildung, als das Recht der Natur eines Volksmitglieds. Ist ein Grundkonstituent der Staatenwelt der Welt schlechthin. Nicht gesagt, damit haben alle Staaten das gleiche Recht, sondern das sind sie. Da kann man über, unter und so weiter alles aufmachen. Und jetzt entdecken sie Leute, die sagen auf der einen Seite, sie wären ein Volk, die werden auf der anderen Seite so behandelt, als wären sie was wie ihr eigenes Volk. Und hausen seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, in den Poren von fremden Gesellschaften. In ganz Europa haben sich die Juden verteilt, sind immer jüdisches Volk geblieben, haben nie einen eigenen Staat gemacht, sondern leben bloß in anderen Volksgemeinschaften. Jetzt ist die Gemeinschaftlichkeit mit diesem Volk, in dem sie hausen, gar nicht ihr eigenes Ich, das ist gar nicht das, was sie ausmacht. Weil sie sind ja gar nicht Bestandteil dieses Volkes, also kann die Identität an ihnen gar nicht dran sein. Wenn sie also da hausen, kann es bloß einen Grund haben. Pure Berechnung. Nämlich die Berechnung, die Gemeinschaft, die fremde Volksgemeinschaft, für sich auszunutzen. Also Schmarotzer zu sein. Und dem Schmarotzer, wie man weiß, geht es umso besser. Je geschädigter der Volkskörper, in dem man ist, ist. So quasi wie sie machen den Volkskörper, den machen sie auch noch ein Immunsystem auf. Wenn der stark ist und gesunden auf der Welt die Sau rauslassen kann, hat der Schmarotzer wenig Chancen. Wenn er aber geschwächt ist, dann kann der Schmarotzer so richtig Blut saugen und den Volkskörper. Und deshalb sagt man, der Jud. Der ist deswegen per se, per seiner Definition. Und bloß, weil sie ihn als Gegenteil dieses Volkskörpers aufgemacht haben, weil sie ihn so konstruiert haben, die Lüge über den Volkskörper umgedreht haben, haben sie eine Definition von dem Jud als, der ist immer ein Abzug, immer ein Schmarotzer am Volk. Und seine Aufgabe ist es deshalb, alle Völker zu schwächen. Dann haben die Deutschen einen Übergang gemacht. Wenn wir das stärkste aller Völker sein wollen, dann werden wir es auch dadurch, dass wir als einziges Volk es geschafft haben, die Parasiten loszuwerden. Das hat sie zur Endlösung der Judenfrage gebracht. Aber auch hier wieder ist die Schweinerei vorher angesiedelt, darum habe ich das jetzt mal so dargestellt, nämlich in der Definition, der Mensch ist sowieso für nichts anderes da, als Diener eines Gemeinwesens, eines Staates zu sein, nichts für sich zu wollen, sondern für die Nation aufzugehen. Da ist die ganze Schweinerei angesiedelt. Und dort ist das gegen andere die erste Konsequenz und gegen den Schmarotzer Jud ist noch einer draufgesattelt. Das ist der ganze Witz. Davon will heutzutage aber auch keiner reden, sondern man will es ja bloß benutzen, um zu sagen, mei, sind die böse. Weil der Ausgangspunkt, wir sind eine feine Volksgemeinschaft, den wollen Demokraten gerade so nutzen. Darum gibt es überhaupt keine Erklärung zum Nationalismus. Wir brauchen wieder Patriotismus, ohne dass er heutzutage hinten dran sorgen und der ist gegen niemand gerichtet. Dieses Dementi, was sie immer hinten dran sagen, kann sie die U-Partei da große über Patriotismus schwätzen. Kommt aus, ohne dieses Dementi. Ja, warum müssen sie es denn dementieren? Weil die Logik der Sache es in sich hat, dass es prinzipiell gegen andere geht. Aber das ist in Deutschland sehr eigen. Und das ist wegen dem Zurückweisen, wegen dem auf die Vergangenheit gucken. Hier muss man immer gleich dazu sagen, es geht gegen niemand anders. Ich weiß nicht, ob dir das reicht. Naja. Aber das ist die Logik der Kritik an der Judenverfolgung. Die nimmt nämlich die Grundlage überhaupt nicht zur Kenntnis und nicht ernst, weil sie sie benutzen will. Das ist die Gemeinheit. Und es ist gleichzeitig die Logik, zu den NPD-Lern sagen zu können, ihr seid Verbrecher. Und die es heute auch noch gibt, die den Antisemitismus weitermachen, die machen diese faschistische Logik weiter. Die fängt aber auch immer an bei Volk. Es ist eine Eigenschaft von mir. Ich bin ein Deutscher, als meine Eigenschaft erklärt, ist doch immer der Ausgangspunkt. Ob du dann Antisemit noch dazu machst oder nicht, das ist die Frage, wie weit du den Wahn treibst. Und am ersten will keiner was schlecht finden. Das letzte ist, da fängt der Wahn angeblich immer erst an und da wird es zum Verbrechen. Aber wenn die Nation aus guten Gründen mitmacht, irgendwo auf der Welt massenweise Leute umzubringen, dann ist das in Ordnung, weil es ja nicht gegen ihr Volk gerichtet war. Da hast du jetzt übrigens dann Kollateralschaden zum Beispiel. Und ansonsten hast du recht, das ist ein Stück antikapitalistisch. Weil der Staat sagt, die Schmarotzer wegzubringen, ist wichtiger als das, was an ihnen an Benutzbarkeit eventuell existiert. Das ist ein Stück, die Nation geht vor den Interessen des Kapitals. Ja. Ich glaube halt auch, dass es nicht deswegen nur antikapitalistisch in dem verkürzten Sinne ist, weil der Jude oder die Juden als Schmarotzer dargestellt werden, sondern weil Juden als das dargestellt werden, die verantwortlich sind für, also die, die Personalisierung von eigentlich unpersonalen kapitalistischen Strukturen in den Juden und damit ein verantwortlich machen von bestimmten Personen oder von einer bestimmten Personengruppe als Drahtzieher, als Börsenspekulanten, als Vertreter der gesamten Zirkulationssphäre oder sowas. Dass das ist Vorsicht, dass das, das ist nicht ganz richtig. Dass das das Antikapitalistische an der Kritik ist und dass das eben das Weltbild auch ausmacht, was Nationalsozialisten haben, meiner Meinung nach, und dass deswegen meiner Meinung nach auch der Antisemitismus ein zentrales Moment ist dieser Weltsicht, weil nämlich, wie gesagt, durch die Personalisierung von unpersonalen Strukturen in den Juden fungieren und verantwortlicher Personenkreise ausgemacht wird, was dann per Definition ja nur in der Vernichtung enden kann. Also will ich dann den Kapitalismus beseitigen und habe ich den Kapitalismus personalisiert in der Personengruppe, kann ich diesen Kapitalismus ja nur dann überwinden, indem ich nämlich diese Person vernichte. Und das ist das, ich bin total von studiert. Antisemitismus ist deswegen für mich das zentrale Moment. Die wollten doch den Kapitalismus gar nicht überwinden. Die wollten ihn dienstbar machen. Und im Juden haben sie auch nicht den Kapitalisten personifiziert. Ist nicht wahr. Ja. Nein, die haben in dem Juden was anderes personifiziert. Weil der Kapitalist ist für die genauso völkisch sortiert. Da gibt es die Guten und die Schlechten. Nämlich die, die nichts anderes im Sinn haben. Mit ihrem Erfolg, mit ihrem erwirtschafteten Reichtum, mit ihrem Produktivitätszuwachs Material für die Nation zur Verfügung stellen, damit die vorankommt. Und da gibt es andere Kapitalisten, die nicht einen anständigen nationalen Profit machen und damit einen Beitrag zur Nation liefern, sondern die aus reiner egoistischer Gier Geld machen auf Kosten aller anderen anständigen Kapitalisten. Das haben sie da unterschieden in raffendes und schaffendes Kapital. Also da haben sie gesagt, es gibt unter den Kapitalisten genau dasselbe wie unter den Proleten. Die reinen Egoisten, die sich gar nicht einordnen wollen in das, was eigentlich ihre Pflicht ist, der Nation zu dienen. Und das, haben sie gesagt, sind hauptsächlich die Juden. Übrigens auf der anderen Seite genauso bei dem Personalisieren. Auf der anderen Seite gibt es Egoisten bei den Proleten. Das waren damals die Kommunisten und die Gewerkschaften. Übrigens bei der NPD heute auch wieder die Gewerkschaften als antinational. Weil deren Aufgabe ist es ja, zu gucken, dass der Arbeiter für sich was rausholt und gar nicht, dass halt bestmöglicher Dienst an der Nation organisiert wird. Und an der Stelle haben sie es selber gemacht. Und wer organisiert den Egoismus in der Arbeiterklasse? Lauter Juden haben sie entdeckt. Übrigens ein Kunststück war es ein Hohmann, der einfach ein paar Jahre zu früh war und aus der CDU geflogen ist, genauso gemacht hat. Der hat entdeckt, Juden sind auch ein Tätervolk, ist seine These gewesen, dass bei den Kommunisten und bei den Gewerkschaften die Juden immer von dran waren, das voranzutreiben gegen die Interessen der Nationen. Auf beiden Seiten war die einfach Personalifizierung des Egoismus, scheißegal ob unter Arbeitern oder Kapitalisten. Und das ist was anderes als Personalifizierung des Kapitalismus. Ganz was anderes. Naja, ich finde, die hat sich ja auch nicht umsonst Nationalsozialisten genannt und nicht Nationalkapitalisten. Also und warum? Deswegen, natürlich ist es, da behaupte ich nicht, dass sie einen Antikapitalismus betreiben. Aber das, was als Wahn, als Wahn, als Gefolge dabei rauskommt, ist halt genau das, eben die, die Definition des Kapitalismus als eben in diesem raffenden Kapital. Nein, nicht Definition des Kapitalismus. Die Entartung des Kapitalismus von seinem Zweck, die schönst organisierte Volksgemeinschaft zu sein, die es gibt. Ja, aber die Volksgemeinschaft ist eben in dieser Definition nicht mehr kapitalistisch organisiert. Aber der hat doch gar nichts anderes gemacht. Der hat sie doch kapitalistisch organisiert. Der behauptet einfach, wenn der Staat drauf aufpasst, dann ist es die Volksgemeinschaft. Und hat nicht gesagt, es wird der Profit abgeschafft. Auf Planwirtschaft beim Adolf, lache ich erlaubt. Ja, der Sozialismus war, das Kapital in den Dienst der Nation zu nehmen und sie damit mit dem anderen Teil des nationalen Reichtums, nämlich mit den Proleten, die für den Reichtum schaffen, zu vereinen. So zum großen nationalen Ganzen. Das hieß übrigens dann Nationale Arbeitsfront. Mit der Personalisierung ist was dran, aber immer die beiden Seiten, ob beim Arbeiter oder beim Kapital. Personalisierung des Egoismus. Übrigens auch Bescheidenheit als die demokratische Tugend schlechthin, passt wunderbar dazu. Wer ein Egoist ist, ist ein Volksschädling. Na, heutzutage darf man ein wenig Egoist sein. Aber dann kriegt man es halt immer gesagt, hey, Bescheidenheit ist eine Zier. Und die Fortsetzung, weiter kommt man ohne ihr, die muss man dann weglassen. Also so gehört der Antisemitismus bei denen mit rein. Immer über den völkischen Gedanken, die Volksgemeinschaft und ihre Organisation im Staat. Dass das erfolgfälligst zu machen hat, sonst ist es gar gesagt, sondern bloß Schmarotzer an anderen. Hallo, kennen wir alle von woanders her. Nation Building machen sie heute in der ganzen Welt. Das braucht die Bagage auf der ganzen Welt. Ein Staat muss sie machen, sonst taugen sie nichts. Auch das an den Maßstäben, mei sind die noch beieinander. Übrigens haben es die Zionisten gar nicht viel anders gesehen. Schon vor dem Adolf. Ein Herzl hat genau das als Theorie der israelitischen Nation gehabt. Das muss der Jude jetzt endlich mal machen, sonst geht er endgültig unter. So, also, es ist jetzt schon ziemlich spät. Könnt ihr euch alles nochmal überlegen. Einwände sind immer noch möglich und Fortsetzung der Debatte an den Punkten, wie du zum Beispiel aufgebracht hast, müssen wir nicht endgültig abbrechen. Es gibt am nächsten Mittwoch in der Belfortstraße die Gelegenheit, das Thema nochmal aufzunehmen und ein Stück weiter zu diskutieren. Also wer Interesse daran hat und Lust, einfach 7:30 am nächsten Mittwoch vorbeizukommen, ich bin da, da kann man mich in der Luft zerreißen.